So, das war ein bisschen unspektakulär. Man hört dich übrigens gar nicht, weil die Musik noch drunter läuft. Ja, nee, weil er ein bisschen zu leise. So, das war's. Nächsten Dienstag hören wir uns aber nochmal. Mein Name ist Johnny, ich wünsche euch tolle Weihnachten und ein super neues Jahr. Das kann ich ja nächstes Jahr nochmal sagen. Nächste Sendung. Was, übernächstes Jahr? Übernächsten Dienstag hören sich wahrscheinlich auch. Übernächsten Dienstag auch. Ja, stark hoffen. Warum höre ich denn jetzt nur auf einer Seite plötzlich? Weil du hier die Regler verstellst mit deinen CDs. So, jetzt bin ich wieder auf beiden Seiten. Ja, also feiert schön, frisst euch voll und denkt immer schön an die anderen dabei. Ne? So macht man das doch Weihnachten, oder? Und für die Leute, die einen Internetzugang haben, die können diese Liste nochmal nachschlagen unter www.devcom.de/1997 als Zahl angeschrieben. Das war Soundgarden. Tschüss, Johnny. Fertig. Nö, so hätte ich nicht. Warten jetzt solche Sendung machen, oder? Klar. Wo ist denn hier überhaupt meine MOD? Jetzt weiß wieder keiner, was eine MOD ist. Wo ist denn die? Hey, MOD! Scheiße. Ach, ich hab sie, hier ist sie. Willst du nicht noch irgendwas sagen, Johnny? Aufmachen? Ausmachen? Ja, stimmt, der hat ja bei mir wenig Sinn. So. So. So. Ich mache heute Weihnachtsgeschenk an die Hörer. Die ganze Zeit. Wer hat die meisten Stimmen gekriegt? Ach, Radiohead war das, wa? Mann, oh Mann, oh Mann. Naja. Das macht doch gar nichts weiter. Radiohead. Ah, oh, das wird heute anstrengend. Oh, oh, oh. Kriegt man hier die Anlage? Kennst du die? Kann man da was machen? Wenn man jetzt darauf drückt, passiert da was? Nee. Ach so. Schade. Ja, Hörer. Oh Mann. Krieg mal jetzt rufen. Was ist? Kann ich das aufmachen mit dem Neues? Da unten haben sie ja keinen Radeberg. Ja, ich weiß, aber ich könnte nur die Hälfte davon trinken und dann dafür eine ganze Neue so hochbringen. Die Hälfte finde ich ziemlich viel. Ein Viertel. Ein Viertel? Weil du drin Schulteis hochbringst. Ich kenne dich doch. So, naja, die alten Neuköllner. Das muss man schon irgendwie, muss man akzeptieren, muss man achten. Da gibt's ganz unterschiedliche regionale Gepflogenheiten. Die einen trinken Stutenmilch, in anderen Stadtbezirken trinken sie eher Schultheiß. Was ist denn Futschi? Ach, Futschi, ja, Futschi auch. Ach, Futschi trinken sie bei mir auch. So, ich weiß jetzt nicht, wie ich anfangen soll. Oh, ich wollte ein Stück spielen. Ehrlich? Ja, was denn? Du könntest mir eine Karte schreiben und dir ins wünschen und dann würde ich das spielen. Du könntest es ja einspielen. Naja, du kannst dir das wünschen. Ja? Du kannst dir das wünschen. Was ist denn das? Was wünschen dir da? Nee, warte mal. Ach nee, warte mal. Oh Mann. So ist. Du könntest es so drunter legen. Das liegt ja schon drunter. Habe ich jetzt ja keinen Einfluss drauf gehabt. Ach, meinst du das ernst? Ist das die richtige Geschwindigkeit? Was ist denn das? Das ist die richtige Geschwindigkeit. Das ist ein Weihnachtslied. Wollte ich für dich spielen. Für mich? Ja. Kannst du deinen Kopfhörer lauter machen, bitte? Da, Guest. Ja. Vielleicht setzt mal deine Waffe Weihnachtsmütze ab. Nee, muss halt ein bisschen lauter haben. Kannst du noch lauter machen? Ey, ist zu laut, oder? Da ist wieder nichts drin im Kopf. Warte mal, nimm die Weihnachtsmütze ab. Darfst du den Mund nicht aufmachen? Ist immer noch nicht lauter. Gut so? Ja, warte mal, danke. Naja, ich muss ja Weihnachten nicht viel hören. Super. Also an mir lag's nicht? Ist für dich? Fällt dir wohl nicht, ne? Dann bin ich mal gerührt. Schlechter Musik alleine macht's noch nicht. Sag mir mal einen guten Weihnachtssong. Wobei so von so Big Bands gibt's ein paar gute Versionen. Ey, die gibt echt eine geniale Version. Ich hab die leider nicht gefunden. Ich glaube, ich hab die Platte verloren. Ich meine gut. Nicht genial oder abgefahren oder schräg, sondern gut. Na gut, ist Charlie Parker mit White Christmas. Ja, das stimmt. Aber hat Charlie Parker White Christmas gespielt? Charlie Parker hat auch White Christmas. Mein Kopfhörer piept. Voll unterkühlt. Das ist übrigens nicht mein Kopfhörer, der piept. Ja, meiner ist es auch nicht. Ist da noch, aber die anderen sind doch alle zu. Alarm, Techniker, Hilfe! Ich weiß es doch nicht. Ja, ja, ist hier ein schönes Weihnachtslied. Vom Alexandras Ensemble. Find ich also, das ist ein Chor der Roten Armee. Die haben eine Weihnachtsplatte gemacht, auf der Stille nach Teilnacht drauf. Und das ist schon interessant, weil die dann voll... Nicht interessant, gut. Ja, ist so gut, ist so gut. Ich finde, das ist ein schönes Weihnachtslied hier. Ja, ehrlich? Ja, Wham. Nicht gut. Von wem ist denn das? Von Wham. Ach so, ein gutes Weihnachtslied heute auch. Das ist wirklich gut. Ey, du machst heute in die heilige Nacht rein Sendung. So, dann müssen sich dir doch die Fußnägel hochrollen, oder? Nö, warum? Ist doch ein erhebender Moment bestimmt. Um ist zwölf. Erhebend. Cool, wie die drei heiligen Könige. Ich fand, was hast du mir mitgebracht? Schon ziemlich angemessen. Myrrhe, Weihrauch und Gold. Ich muss ja bei Weihnachten immer an lebendes Brian denken. Naja, kennst du nicht, ist egal. Doch, doch. Naja. Nö, muss ich bei Weihnachten nicht dran denken. Nee, okay. Ich war aber relativ nah dran. Ich habe vorhin, und das ist dann vielleicht wieder so eine Verbindung zu lebendes Brian, so eine kurze soziologische Jesus-Analyse gelesen. Da stellt er dann in der Summe fest, Jesus war eigentlich eher Mittelständler. Guten Begriff, Jesus war Mittelständler. Also er sagt irgendwie, also ich meine, weil der Ansatz eigentlich ist, dass Jesus so auf Seiten der Entrechteten und Zimmermann und aus so einem proletarischen Haushalt kommt. Stimmt aber gar nicht. Der war eigentlich sowas Bauunternehmer. Da? Mittelständler? Ja, von heute aus ja, gesehen. Ja, sowas natürlich. Da hab's auch ganz reich und da hab's ganz arme und dann hab's irgendwie so Handwerker, die so dazwischen waren. Und voll hübsch. Mittelständler ist schon so gewerbemäßig quasi. Warum werden die immer lauter, Johnny? Das ist so eine Platte, die zum Ende mal lauter wird. Nee, glaube ich nicht. Nee? Das ist wahrscheinlich der automatische Anrufbegrenzer, oder? Der das dann hochzieht. Wenn wir nichts sagen? Hallo? Hallo, hallo, hallo, hallo. Ja, stimmt. Ja? Kompressor. Ich habe das jetzt ja nicht gemerkt, aber ich habe es vermutet. So sinnlich hat sich mir aber nicht mitgeteilt. Was machst du denn heute? Na, Wunschmusiken. Ach so, super. Wer hat sich denn... Oh, siehst du? Haben alle viel zu spät geschrieben. Und deswegen hattest du so knapp Arbeit. Ich ja auch. Ich habe Sonntag und Montag mit dieser Scheißaktion verbracht. Wie ein Idiot musste ich arbeiten und Sachen aussuchen. Was? Hör dich nicht. Wie ein Idiot habe ich vorhin irgendwie alle totale Explosion in meiner Wohnung. Alle Platten liegen durcheinander. Und das ich habe aber ätzend, fast ne? alle gefunden. Echt? Fast alles? Und ich bin richtig stolz darauf. Und was sind das so Klassiker aus deinen Sendungen oder was? Ja, das war nicht beschränkt auf meine Sendung. Also ich hätte mir, warte mal, irgendwelche was, andere Musik was, ist mir denn, was ist mir denn hängen geblieben? Hier die Hendrix-Geschichte. Ja, ich weiß, warum die hängen geblieben ist, weil ich sie vor 10 Minuten hier eingeführt habe. Ja, nee, aber habe. Trotzdem, Mann, die war schon ziemlicher Knüller. Das nenne ich ein Kurzzeitgedächtnis. Ah, spielst du wieder diese blöde Meisternummer hier, die du immer spielst am Anfang? Welche Meisternummer? Na, die spiele ich nicht, die hat sich ja keiner gewünscht. Ah, kein Wunder. Aber Scratchen haben sich da bestimmt alle gewünscht. Nee, Scratchen kann ich mir was wünschen? Ja? Ich wünsche mir, dass du über jede Nummer scratcht. Nee. Oh, bitte. Da ärgern die sich ja. Oh, bitte. Sind doch ganz viele dabei, die dann mitschneiden wollen. Bitte. Ich habe doch nur einen Wunsch von dir zu Weihnachten und den willst du mir nicht erfüllen. Ja, mit deiner Weihnachtsplatte. Kannst ja machen. Aber nee. Ich hab, oh, bitte. Außerdem fehlt mir noch was. Kann ich nicht sagen. Vielleicht hört der Chef mit. Was denn? Ein Konzept? Nee, Feuer. Konzept. Du brauchst ein Feuer hier. Ich hab mir das extra alles aufgeschrieben, was ich spielen werde. Und dann streiche ich das ab. Boah. Und gibt so komische Sachen. Aber eine coole Vorgehensweise. Und weißt du, wer der meistgewünschte war? Sag mal. Und das finde ich ganz toll. Und das Komische ist, lauter unterschiedliche Lieder, weil das ist das Problem eines Non-Hit-Künstlers, Fanny van Dunn. Fanny, wollte ich gerade sagen. Ja. Ganz Fanny so? Van Dunn tauchte bei der 97er-Umfrage von mir tatsächlich auch so 4-5 Mal auf. Auch immer mit einem anderen Song. Was aber egal gewesen wäre, also den hatte ich auch so auf der Strichliste, aber hat halt nur so 4-5 Stimmen gekriegt, war nicht genug. Dann aber immerhin. Ja, schön. Ja. Dann hat PJ Harvey hat ganz gut abgeräumt. Und dann sind das viele so einzelne Wünsche. Weil ich bin ja da nicht dem Gesetz der großen Zahl unterworfen. Ich kann ja die einzelne Stimme wahrnehmen. Weil, ernst stimmt. Nehmen. Da freut sich die einzelne Stimme, nehme ich mal an. Sag mal, hört ihr überhaupt gar nicht mehr auf den Song? Nee, das ist so ein la-la-la, so ein endlos. Denn wenn man nämlich hier rausgeht, hat man den im Ohr. Das ist ganz eklig. Also ich gehe ja raus, du bleibst ja noch hier, du hast dann zum Glück andere Sachen im Körper. Dann zum Glück andere ich Sachen. Ich bin heute nämlich den ganzen Tag durch die Stadt irgendwie gefahren und habe die ganze Zeit immer le, le, le, le, le, le, le, le im Ohr gehabt. War ganz fürchterlich, ich wusste nicht los, so ein Lied. Und das ist dann natürlich wahre Popmusik. Warum hast du das heute früh irgendwie gehört? Mhm, ich habe es im Radio gehört. Warum bist du durch die Stadt gefahren? Weil ich ein paar Sachen zu erledigen hatte. Morgen haben wir die Geschäfte auf, wa? Ich brauche noch Einwickelpapier, Geschenkpapier. Nee, ich muss morgen einkaufen. Also so Lebensmittel. Hast du so eine grundsätzliche ästhetische Lösung für die Frage, also für das Problem der Einwicklung von Weihnachtsgeschenken? Ja, Packpapier. Ja. Ja. Ja, das gibt's. Beliebt sind immer Zeitungen, mache ich auch gerne. Zeitungen, ja. Also zum Beispiel so Bravo oder so ist immer großartiges Einwickelpapier. Aber inzwischen... Zeitschriften. Inzwischen finde ich nicht mal mehr Packpapier selber cool quasi. Und ich finde jetzt also nicht mal mehr cool zum Beispiel, trotzdem ich eigentlich gerne über Weihnachten lästern würde, denke ich, lästere ich wahrscheinlich schon 10 Jahre über Weihnachten, so dass ich das jetzt ausgesprochen auch uncool finde, über Weihnachten zu lästern. Ja, Weihnachten kann mich lästern aber auch nicht durchringen, Weihnachten Dufte zu finden. Nö, man muss ja nicht Dufte finden, wobei ich finde, Ronald hat das gestern gesagt, dem hatte ich ja gestern Sendung, und er hat was total Wichtiges gesagt, was an Weihnachten nämlich klasse ist. Das macht den Winter erträglicher, und zwar einfach auf der Straße. Das ist einfach viel netter mit den ganzen bunten Lichtern im Fenster. Also dieser bekloppte Lichterwahn, da findet ja so pro Haus so Wettbewerbe statt, wer hat die meisten Lichter im Fenster. Und er hat total recht damit, das macht aber die Stadt netter. Also stell mal vor, es wäre alles so monatelang total dunkel, und so zumindest im Dezember hat man dann so ein bisschen bunte Lichter, die überall blinken, und das finde ich schon nett. Damit hat er recht, finde ich. Und ansonsten ist Weihnachten einfach interessant, weil da ist ja so ein kollektiver Wahn kurz vorher. Also erstens steigt ja natürlich Selbstmordrate und die Irren kommen aus ihren Löchern und so. Und die sind im Sommer auch nicht schlecht unterwegs, ey. Aber nicht so wie vor Weihnachten. Weihnachten, ja, ehrlich? Aber vor Weihnachten ist schon hart. Ich möchte nicht im Krankenhaus oder so arbeiten. Um die Weihnachtszeit. Und weiß ich nicht, also irgendwie merkt man schon, dass die Leute komisch drauf sind. Das ist so eine komische Konzentrierung auf dieses merkwürdige Fest. Ich finde, über Weihnachten lästern ist blöd, weil Weihnachten ist eigentlich doch immer ganz nett. Man hat mal ein paar Tage Ruhe. Also außer ich jetzt, ich muss die ganze Zeit arbeiten, aber... Naja, aber man steht auch unter so einem Leistungsdruck. Geschenke kaufen zu müssen. Ach, oder klären, aber, oder sich wenigstens vereinbaren mit Leuten. Nein, aber unter dem Druck steht man. Liest man, die halten sich sowieso nicht an die Vereinbarung. Aber da steht man doch nicht wirklich drunter. Permanent so Hitler-Stalin-Pakte abschließen, dann gleich wieder gebrochen werden. Schrecklich. Aber stehst du wirklich unter dem Druck? Ja, klar stehe ich unter dem Druck. Natürlich. Das finde ich echt immer albern, wenn man sagt, dass man unter dem Druck steht, weil braucht man doch nicht. Ich stehe aber unter dem Druck. Ich habe auch nichts dafür. Ach, Quatsch. Weihnachten ist viel übermächtig. Weihnachten ist sowas wie Unterbewusstsein. Weihnachten ist sowas wie Sexualtrieb. Da hast du überhaupt ja keinen Einfluss. Dann kannst du dich nur fügen und du bist irgendwie machtlose Geißel in der Hand des Weihnachtsmannes. Ja, siehst du, das ist ja auch ein weit verbreitetes... Weihnachtsmann ist schlimmer als Frau. Das ist ja weit verbreitetes Vorurteil, dass Sexualtrieb auch nicht, dass du dem auch erlegen bist. Ey, das ist, glaube ich, wirklich kein weit verbreitetes... Ich habe jetzt neulich irgendwie nochmal so ein paar so anthropologische Bücher gelesen, die einfach irgendwie vergleichen, so stammesgeschichtliche Momente davon. Die haben übrigens festgestellt, dass sich Schimpansen wirklich zu 0,2% nur im genetischen Material von Menschen unterscheiden. Und der Mensch, der das geschrieben hat, weist zu Recht darauf hin, dass es wirklich unmoralisch ist, Experimente mit Affen zu machen. Also mit man kann es so generell sagen, mit Tieren und so und so. Man sagt, dass sie ein relativ hohes Bewusstsein haben, was eigentlich vergleichbar von so psychisch Kranken ist. Und man käme ja nicht darauf zu sagen, okay, der hat eine Macke, dem können wir irgendwie Säure in die Augen tröpfeln oder irgendwie eine Rakete setzen. Und na, bestimmte Leute sind darauf schon gekommen, auf die Idee. Ja, stimmt. Ja. Naja, gut, aber da gibt es irgendwie so einen allgemeinen Konsens darüber, dass man das nicht macht. Bei Affen ist ja nicht vorhanden. Nee, und dann sieht man einfach irgendwie, also was so Sexualität betrifft, dass das auch irgendwie einfach weit zurückreicht, auch in die Tiergeschichte drin. Logisch, ja, da bin ich natürlich einer Meinung mit dir, aber das ist ja eben, das sind wahrscheinlich die 0,2%. Nee, Unterschied. Die 0,2% sind Taschenrechner zum Beispiel. Also insofern sind wir Affen mit Taschenrechner. Wie ist denn das mit den Affen? Haben die so eine Art Kneipe, wo die dann so rumstehen und irgendwie die Affen alle so nervös hin und her gucken? Die haben dann ein entwickeltes Sozialleben, was oft viel sozialer ist als bei uns zum Beispiel in der Überjahre. Ach recht? Findest du das asozial? Ja. Nö. Nee, aber ich meine, das ist eine bestimmte Form von Zärtlichkeit zum Beispiel. Ach so, du meinst, wir sollten uns vielleicht ein bisschen gegenseitig so nach Läusen zum Beispiel. Ja, so eine Sache. Daher, kann man machen. Daher kommt das durchaus auch. Dann müssen wir auf derselben Seite stehen. Wir stehen ja uns hier immer so gegenüber. Aber das wäre eigentlich nett, wenn du mir so ein bisschen in Haaren rumfummelst, wenn wir miteinander reden. Aber nur jetzt jeden Tag dann, also jeden Dienstag mal in die Tierhandlung und ein paar Läuse vorher holen. Und die anderen. Ich bin neu vorhin, ich dachte, Mann, das ist aber ungutet, ihr schenkt die Straße lange her. Und da war ganz groß angepriesen, Mehlwürmer. Ich meine, weil das so ist auch okay, aber es war so wie so andere Sachen, so Sonderangebote, irgendwie Lammfellmäntel oder irgendwas, so Mehlwürmer, Ausrufezeichen, besonders billig oder so. Na, ich bin neulich, habe ich echt überlegt, ob ich nicht mal zum Friseur gehen sollte, weil bei uns in der Ecke ist so ein Friseur und da steht draußen so ein handgemaltes Schild und da steht drauf, waschen, föhnen and go. And go? Ja. Nicht schlecht. Da dachte ich, ja, ist so ein Angebot. Das war auch billig. Waschen, föhnen, and go. Nee, waschen, schneiden, and go. Genau, so. Weißt du, wo ich wirklich gerne zum Friseur? Ich gehe eigentlich nie zum Friseur. Gehst du zum Friseur oder wann warst du das letzte Mal? Ich war das letzte Mal vor 3 Wochen beim Friseur tatsächlich. Ach, weil ich mir gedacht habe, vielleicht bringt das ja mal was. So mit kurzen Haaren irgendwie, die sahen immer total ätzend aus. Und dann habe ich sie mir mal schneiden lassen. Ja. Das war auch so ganz lustig. Vor allem sah ich danach aus. Jetzt sehen sie nur noch ziemlich ätzend aus. Jetzt sehen sie eigentlich wieder aus wie vorher. Das Blöde war, dass ich... Als sie fertig war, also es war dann schon prima, nachdem ich irgendwie 1000 Sachen reingeschmiert habe, aber erstmal sah ich aus wie ein 12-Jähriger. Und so habe ich mich auch gefühlt beim Friseur. Davor war ich halt echt wirklich so, weiß ich nicht, über ein Jahrzehnt nicht beim Friseur. Ja. Nee, ich gehe im Ausland ja nicht zum Friseur. Das finde ich immer toll. Ach echt? Was denn anders? Also erstmal ist es also wirklich so ein Zeitsprung, 30 Jahre zurück. Wenn du so in Griechenland oder in der Türkei zum Friseur gehst, dann ist es wirklich was ganz anderes. Also dann ist selbstverständlich, dass sie dich da noch gerne rasieren, mit einem Rasiermesser auch, dass sie dir tolle Rasierwasser dann hinterher ins Gesicht hauen und so und behandeln irgendwie schon die, also das ist nicht so hochgestylt, sondern das ist dann immer noch so ein bisschen so runter, dann stehen da zwei Sessel, sitzen drei alte Männer und aber kannst du doch hier in Berlin auch haben. Das sieht aus wie aus einem Fellini-Film und so eine Geschichten. Kannst du doch hier zum türkischen Friseur gehen, Kreuzberg? Naja, ich habe mich da drauf geeinigt, dass ich irgendwie quasi nur so kosmopolitisch zum Friseur gehe. Das ist klar, das ist eher so ein Multikulti-Frisur. Also in der Mongolei, ich würde gerne mal in der Mongolei zum Friseur gehen, das wäre wirklich ziemlich gut. Ich war bloß bisher... Ja, eigentlich war ich nur in Griechenland, in der Türkei, in Staaten. Und sonst noch? Und in Polen. Und noch was? Nee. Naja, Staaten und Polen sind ja nicht so klassische Barbierländer, ne? Nee, naja, bei den Amis, da war so grundsätzlich die 10-Dollar-Nummer, das fand ich einleuchtend. Jede Frisur 10 Dollar. Da hat die irgendwie in Go. Zwei Minuten war das alles, ich sah auch gleich GI-mäßig aus. Ja, halt logisch. Voll, ja, weil die so an den Seiten und hinten alles wegnehmen, zack, ja, oben steht so noch so ein Topf auf und dann. So ein Büschelchen. Klar. Dass der Russe noch was zum Greifen hat im Nahkampf. Und dann bin ich da raus und dann voll cool durch die Straßen geschleudert. Ja, die machen einfach. Hast du erstmal noch Turnschuhe gekauft und so? Nee. Ach, hattest du. Nee, ich hatte mir da bloß einen Gürtel gekauft. Der war dann so affig neu, dass ich den gleich erstmal wieder auf alt bearbeiten musste, weil der nicht so einfach war. Weil der war super resistent gegen so Verschmutzung. Sachen auf alt machen ist ganz schwierig, ne? Ist extrem schwierig. Und komischerweise, wenn man dann mal will, dass so ein T-Shirt sich nicht sofort auswäscht, dann ist der Druck irgendwie nach einmal waschen weg. Aber wenn du irgendwie so ein T-Shirt nur tragen würdest, wenn es alt aussieht, dann dauert das ewig. Ja, ansonsten einbügeln und links rumwaschen. Jetzt sind dann bloß mal so ein hausfrauliche Tipps quasi noch. Ja. Gab's bei euch so ein klassisches Weihnachtsessen bei euch in der Familie? Ganz. Und Grünkohl Frost muss er gekriegt haben. Grünkohl und Rotkohl oder nur Grünkohl? Das differiert er dann manchmal, aber das eigentliche Zentrum war immer Grünkohl. Und Kartoffeln oder Klöße? Klöße, ganz Grünkohl. Ja. Und dann bewusstlos auf die Couch fallen, dann irgendeine blöde Weihnachtsshow im Fernsehen. Und wenn man dann schon halbwegs erwachsen war, dann hat man den Tag sowieso mit Kräuterlikör begonnen und eigentlich mit Kräuterlikör auch nachmittäglich fortgeführt, nach der Gans, da hatte man dann ein Wissen. Und dann wurde irgendwie so zu anderen Alkoholiker langsam übergegangen. Insofern ist es, glaube ich, also mein eigentlicher... Ich glaube, Weihnachten ist ja doch gesamtdeutsch. Ganz finde ich schon, ja, klar, natürlich. Ganz fängt schon ganz gut. Aber mein eigentlicher Begriff von Weihnachten ist, dass es warm ist und viere dunkel und man so Kräuterlikör-Geschmack im Mund hat. Das ist Weihnachten, finde ich. Und also damit kann ich mich dann eigentlich auch wieder anfreunden, Freunden. Und denke, im Grunde könnte man das jeden Tag haben. Das ist natürlich nicht. Ja, nicht, dass im Viere dunkel ist, ist schon klar. Das wäre nicht schön. Was jetzt? Nein, von mir weiter nicht. Ja, gut. Mann, Johnny! Ja. Ich habe hier noch eine schöne Weihnachtsmusik. Und du musst jetzt noch husch nach Hause den Baum schmücken. Nee, ich habe noch keinen. Aber ich kaufe einen morgen. Ja? Ja. Ich hatte letztes Jahr zum ersten Mal. Johnny, wenn, dann würde ich dich wirklich bitten, ey, dann kauf auch Lametta. Ey, ist ein Baum ohne Lametta. Lametta haben wir schon. Strohsterne ran und nee, nicht rote Lametta. Kugeln. Nee, super genial. Lametta. Vom Trödler so ganz alte Weihnachtskugeln gekauft. Und haben dann so gefragt, was sollen die kosten irgendwie? Und dann meinte so, such mal aus, so, erstmal. Ich hab's ja nicht gekauft, muss zugeben, such mal aus irgendwie. Und, hat so ein paar ausgesucht, dann so gedacht, müssten wir auf 20 Mark kriegen. Und dann sagt er so 10er. Ach, das war super. Das ist also richtig schöne alte. Ja. Macht das Handeln keinen Spaß mehr. Ja. Richtig schöne alte Weihnachtskugeln. Und habt ihr denn Lametta? Lametta haben wir, klar. Blutet Bleilametta, weil es so schwer ist und schön runterhängt. Müsste ich jetzt lügen. Weiß ich jetzt nicht so genau. Aber wir hatten letztes Jahr zum ersten Mal so einen eigenen Weihnachtsbaum, wo ich erst dachte, braucht man nicht und blöd und so. Und dann irgendwie dachte, ach klar, doch, los, wir holen einen Weihnachtsbaum. Und das ist ja schon nett. Riecht dann so ein bisschen nach Tanne. Und elektrische Kerzen oder... Nee, echte natürlich. Echte? Na klar. Gut. Nee, keine Ahnung mehr. Gab ich gar keine Kerzen dran, oder? Hat mehr Kerzen. Und der Weihnachtsbaum ist jetzt auch. Doch, echte. Ist jetzt auch nicht so Techno zum Zusammenklappen und dann. So auf Knopfdruck. Weihnachtsbaum. Nee. Ist das eigentlich PC einen echten Weihnachtsbaum kaufen? Nicht richtig, ne? Doch. Ah ja, ja, das ist so, guck mal, das ist irgendwie ein Naturschützer-Kurzschluss. Die werden doch in Schonungen so eng gepflanzt, dass sie sowieso immer ausgedünnt werden müssen, die Bäume. Dabei tut denen das nicht weh? Ich hab nur Kind schreien hören. Naja, da haben wir sie wieder, die 0,2% Unterschied. Und gieß schön den Baum. Nee, den gießt man doch nicht. Nee, doch, sonst nadelt. Hey, wir sehen uns morgen. Wieso nicht? Weil ich morgen Sendung habe. Ah nee, weil ich morgen Veranstaltung habe. Ja, deswegen sage ich ja, wir sehen uns. Ach so, kommst du hin? Ja, klar. Schön. Na, dann wird's lustig. Dann und jetzt ich wollte doch schon mal mit dir Weihnachten feiern. Obwohl, letztes Weihnachten haben wir auch zusammen gefeiert. Richtig. Stimmt. Ja. Siehst du. Jetzt schnell noch der Kollege Kerkhoff hat schon Platz genommen. Matthias, du hast noch Zeit. Entspann dich. Lies nochmal die schweren Worte durch. Jetzt nochmal eine schöne Weihnachtsmusik von den Brüdern Lee Hanka, die sich hier mehrfach gewünscht wurden, die ich nachher irgendwann nochmal spielen werde. Standesgemäß begonnen, inzwischen ist es 22 Uhr und 32. Kurzinfo. Matthias, ja? Könntest du mir einen Gefallen tun und mir vielleicht nachher noch eine Lust, eine lustige Weihnachtssportmeldung? Ja. Das war, ich finde ein bisschen ärmlich. Wenn das kriegen wir hin. Meine, wir nähern uns der heiligen Nacht und bringen jetzt hier Nachrichten für Arme, das ist nicht schön. Das kriegen wir hin. Ja, irgendwie so mongolischer Pferdepolo und so weiter. Such ich das wäre sehr schön. Gut. Wunderbar, vielen Dank, Matthias. Na, das können schöne Nachrichten werden hier. Fritz präsentiert Bretter, Beats und bessere Bässe. Crystal Knight 3, Diamonds. Techno House Elektro auf zwei Areas. Mit den DJs Thomas Schumacher von Bush Records, Heiko Laux vom Kanzleramt-Label, dazu Orlando, Taranis, Schrotti und Morbid. Außerdem AG Stromstärke live. Crystal Knight 3, Diamonds. Samstag, 27. Dezember. Auf dem Ex-PCH-Gelände in Brandenburg, Krakauer Landstraße 30. Präsentiert von Fritz. So, Kinder, einen Abend. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, ich hab's lange angekündigt, lange dafür geworben und will es heute wahr machen. Die Reaktion auf eurer Seite war entsprechend eine Sprechfunk-Wunschmusik. Werden lauter Musiken zu hören sein, die ihr euch gewünscht habt, die hier irgendwann mal in der Sendung zu hören sind. Von daher ist natürlich klar, dass es eine relativ bunte Mischung ist. Und dann habe ich mir noch gedacht, will ich euch natürlich auch beschenken. Stille Nacht, heilige Nacht heißt es. Ich werde heute meine Klappe halten. Das ist nicht großartig. Wobei ich noch überlegt habe, ihr könnt natürlich vielleicht doch versuchen, hier anzurufen. Wenn Sie glauben, Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam, 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Genau, aber nur, wenn ihr akustische Weihnachtsgeschenke habt. Und keine Grüße. Grüße sind verboten. Grüße, also die Grüße sind okay. Grüße sind aber, also ich wollte gerade sagen, Grüße sind blöd. Von da habe ich jetzt gesagt, Grüße sind okay. Aber hier sollen keine Grüße stattfinden, weil wenn man sich mal überlegt, es gibt ja eine wirkliche Wunschmusik- und Grußsendung, die Open Box, die findet ungefähr 300 Mal im Jahr statt. 5 Jahre alt, 1500 Mal also in der Zeit. Und da wird bestimmt 10 Mal gegrüßt pro Sendung. Das heißt 15.000 Grüße. Und wollt ihr jetzt den 15.000 dritten Gruß? Da sieht man doch, der ist doch überhaupt gar nichts wert. Was so massenhaft rumliegt, keinen Wert, von daher müsst ihr euch was einfallen lassen, wenn ihr hier zu Gehör kommen wollt und akustische Geschenke machen wollt. Also vielleicht ein Lied singen, so eine Sache, das fände ich schön. Oder ein kurzes Gedicht oder prima Geräusche oder so eine Geschichten. Die könntet ihr hier machen. Zwischendurch läuft von mir relativ sparsam kommentiert, wenngleich das bis jetzt noch nicht unbedingt den Eindruck macht. Wunschmusik. Und ich fange gleich mit einer schönen, langen Nummer an, die sich, mal kicken, ob ich jetzt finde, wer sich die gewünscht hat. Jetzt hat mir extra alles aufgeschrieben und so. Zack, die sich jemand gewünscht hat. Ween. Buenas tardes, und ich werde versuchen, am Anfang nicht rauf zu sprechen und hinten nicht rauf zu sprechen. Und ihr könnt in der Zwischenzeit hier kurz anrufen und dann werde ich checken, ob ihr wirklich einen ordentlichen akustischen Geschenk habt. Und dann könnt ihr damit loswerden nach der Musik. Und wenn nicht, zack, fliegt da raus, wenn nur gegrüßt werden soll. Passiert hier nicht, und ansonsten rede ich eigentlich kaum. Win, buenas tardes, amigo. Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. Cinco de mayo on Tuesday, and I hoped we'd see each other again. You killed a brother last winter, shot him 3 times in the back. In the night I still hear mama weeping. Oh mama still dresses in black. I looked at every fiesta for you, I wanted to greet. Maybe I'd sell you a chicken with poison interlaced with the meat. You look like my brother. Mama loved him the best. He was head honcho with the ladies. Mama always said he was blessed. The village all gathered around him. They couldn't believe what they saw. I said it was you that had killed him, and that I'd find you and upstand the law. The people of the village believed me. Mama, she wanted revenge. I told her that I'd see that she was honored. I'd find you and put you to death. Other again. Rein, bis zur letzten Zehntelsekunde von mir ausgespielt. So platt, CD-Spielermäßig hörte dann so ein bisschen abrupt auf. Ich weiß ja nicht, ob wir im Original mal kicken. Ja, geht noch ein Stück weiter. Also wer das jetzt noch mitgeschnitten hat, könnte der dann ranschneiden. Jetzt weiß ich sehr, für wen das war. Für Judith. Für Judith. Ist das nicht ein schöner Name? Ich möchte eigentlich auch Judith heißen. Das ist natürlich blöde für einen Jungen, aber naja, heiße ich eben weiter Jürgen. Kann ich auch nichts dafür. So, es gibt ein paar Anrufer, die so ja wirklich akustische Weihnachtsgeschenke machen wollen, zum Beispiel Burkhard? Ja, guten Tag. Hier guten Tag, Burkhard. Hallo. Ich hatte ja dir eben gesagt, ich hätte drei Wörter. Ja, ich will jetzt vielleicht mal erklären, diesen Satz, ich hatte dir ja eben gesagt. Also, um die Sendung hier nicht völlig außer Rand und Band geraten zu lassen und mir von debilen Anrufern zu zerstören zu lassen, habe ich beschlossen, jetzt hier vorher jeden einzeln zu checken, weil nicht gegrüßt werden soll, sondern wirklich akustische Weihnachtsgeschenke gemacht werden sollen. Burkhard, du bist ausgesprochen undebil und du hast drei akustische Weihnachtsgeschenke. Ja, unbedingt alle einem Eignungstest unterworfen werden, der unter vier Ohren, unter zwei Ohren richtig stattfindet. Genau. Nun ist es man so. Ruft ja an, ich sage erstmal, legen Sie sich mal hin, assoziieren Sie frei und dann merke ich schon, ob das ein okayer ist und wenn nicht, fliegt da raus. Burkhard, du bist okay. Und ganz entspannt. Und ganz entspannt. Ganz entspannt. So. Ganz gelöst. Nee, es ist nämlich so, ich habe das dritte Wort. Ja. Habe ich vor 2,5 Monaten. Burkhard, wir müssen nochmal ganz von vorne anfangen. Was für Weihnachtsgeschenke hast du denn? Ich hab's jetzt ungern. Ich habe zwei Wörter und einen Anrufbeantworterspruch. Ah ja, du hast zwei selbst. Burkhard, darf ich dir helfen und sagen, was du hast? Ja. Ja, du hast selbst erfundene Worte, ne? Ja. Ja, schön. Ich sage nur, dass die anderen Hörer das dann auch verstehen. Ja. Du hast also selbst erfundene Worte, die du jetzt jemandem zum Geschenk machen willst. Genau. Und zwar dem Alexander. Ja, welches Wort denn? Und das heißt Neminap. Und dazu könnte ich eine kleine Geschichte erzählen. Nee, das ist nicht nötig. Das wird so gesprochen. Neminap. Ah ja, na dann erzähl mal doch die Geschichte. Ja, es war so, es wurde irgendwann mal erfunden, da waren wir mal in der 4. Klasse und dann kam irgendwann bei einem Telefonstreich, Du, das sagt man aber so, da waren wir in der 4. Klasse. Dieses Wort Neminap. Naja, also, ein Telefonstreich? Ja, das war mal entstand so beim Telefonstreich, da wusste mein guter Kumpel nicht, was er sagen sollte und auf einmal sagt er Neminap. Und dieses Neminap wanderte bis jetzt. Erschien es immer mal wieder so auf der Bildfläche. Ich habe es erscheinen lassen in der Erzieherausbildung und auch jetzt in meiner Fachhochschule. Und es gab immer Leute, die waren davon so angezeckt, die kommen dann an, wenn ich die begrüße, die sagen immer nur, nehmen ab. Warte, und jetzt scheust du kleine Kinder in einem Kinderladen mit diesem Schreckenswort. Nee, ich bin Erzieher geworden, ich bist, bin nicht Erzieher. Sondern, was bist Student geworden. Student? Ja. Naja, da gibt's ja auch noch Leute, die man dann ärgern kann. Und da gibt gute Empfänger für nehmen ab. So, Burkhard, ich nehme ja an, dass Anja dir auch sehr am Herzen liegt und du ihr gerne ein Geschenk machen würdest. Anja, ja, jetzt habe ich, Anja, ich, dann muss ich das zweite Wort Anja und dir schenken. Nee, dann lass es für Anja. Ja, na gut, unter der Voraussetzung, dass sie nicht zuhört. Okay, dieses Wort heißt Job. Schön. Du kannst dir vorstellen, das wäre auch extrem schwer zu teilen. Das ist einsilbig. Insofern ist es ganz weitsichtig von mir gewesen, dass ich gesagt habe, lass es bei Anja. Das hat eine sehr, sehr variable Bedeutung. Und zwar wird es so gesprochen. Moment. Job? Ja. Verstanden? Ja, nee, ist schon okay. Und das geht so normalerweise. Das habe ich zusammen mit einem anderen Freund entwickelt, dem Uwe. Und zwar, da sitzen zwei junge Wortentwickler wochenlang, stecken ihre Köpfe zusammen, rauchen sich krank, trinken die ganze Zeit nur Kaffee, schaffen es kaum auf Klo, um dann Job rauszukriegen? Nicht ganz. Das ging spontan. Also andere Entwicklungen dauerten dann wieder länger. Ah, ja. Die habe ich bereits verkauft. Und das ist wirklich ein sehr edles. So edel, wie es auch spontan ist. Und das ging dann immer so. Ich komme zu Uwe. Hast du dann so eine Klamottenfirma verkauft vielleicht? Wie viel haben die gezahlt? Das ist ja das mit U, das mit dem Doppel-O, das hat mir nicht so gut gefallen. Ach so, ach, das ist mit U, ah, na, dann. Das habe ich dann verkauft, damit ich meine Wortmaschinen. Vielleicht gibt es da eine namenlose Schlüpferfirma, was ist da los möglicherweise? Verdienst viel Geld damit, warum nicht? Ja. Auf jeden Fall wird das so, soll ich das erzählen, wie das angewandt wird? Ja. Unter anderem, also wie wir uns das vorgestellt hatten, dann sagt Uwe, du, ich war neulich habe ich den Kuttner gesehen. Sag ich, Mann, den Kuttner, ist ja Wahnsinn, den höre ich nur. Und mit dem spreche ich ja höchstens zweimal im Jahr am Telefon. Ey, Burkhard, darf ich dich mal unterbrechen? Ey, das ist wirklich Wahnsinn, mich zu sehen. Wahnsinn. Jetzt echt ganz ehrlich. Also das, ja. Wahnsinn. Und weißt du, was dann passiert? Und, nee, und dann? Dann passiert es doch glatt. Dann man sieht einen Kuttner, den Kuttner kennst du ja, aber der Kuttner, ja. Der guckt ihn dann an. Ja. Und dann auf einmal, oh, ich kann gut verstehen, naja. Ja, das ist eigentlich eine Reaktion, die mir recht häufig begegnet. Burkhard, du hattest noch ein drittes Geschenk? Ein Anrufbeantworterspruch. Ah ja. Und zwar können den jetzt alle mitschneiden, die das wollen. Ja, sag ihn, ich will dir nicht ins Wort fallen, dass er dann ganz sauber auch nachher auf dem Anrufbeantworter ist. Ja. Essen Sie niemals verschimmelte Wurst. Warum das denn nicht? Weil reicht Ihnen das? Ist jetzt zu Ende. Das war er, ja. Ja, nee, okay. Ist zweifelsohne ein lustiger Spruch. Was qualifiziert ihn denn als Anrufbeantworterspruch? Na, ich habe irgendwann mal ein Anrufbeantwortergeschenk gekriegt und der hat mich sehr beschäftigt, also mindestens 30 Mal in den ersten Tagen habe ich meinen Spruch erneuert und dann fielen mir so einige Sachen ein. Ich habe auch eine Kassette gemacht mit den besten Mitschnitten. Ja, und dann kommen auch solche Sachen raus, weil ich habe einfach keinen Sinn zu sagen, leider wieder der Anruf beantwortet. Ja, und wie sind dann so die normale Reaktion darauf, wenn Mutti anruft, wenn Chef anruft und so? Ja, meine Mutter hat mir zugebilligt, dass sie jetzt endlich zugebilligt, dass sie einige Sprüche auch sehr witzig findet und aber trotzdem erbt der andere Bruder alles, oder? Ja. Gut. Mal schauen, ich weiß nicht, ja. Burkhard, ich danke dir. Ja. Ja, vor allen Dingen sollen sich alle, die den Anrufbeantworterspruch und Anja und Alexander bei dir bedanken. Ja, dann noch ein kräftiges Neminab. Neminab. Okay. Tschüss. Tschüss. So, Christoph. Christoph? Hab ich was falsch gemacht wieder? Hallo, Christoph? Christoph? Du Ratte, du hast doch aufgelegt, oder? Ich hab was falsch gemacht. Naja, kann ich auch nichts dafür. Tschüss, Christoph. Und jetzt geht das nicht mal mehr raus hier. Hallo, Christoph? Nee, an mir lag's nicht. So, wer akustische Geschenke machen will, der kann hier gerne anrufen. Ich spiele jetzt hier weiter Wunschmusik. Über ihn Wunsch habe ich mich sehr gefreut. Habe ich jetzt schon eingelegt? Nee, das will ich mal jetzt machen. Black Sabbath, also wie ich sowieso, ich habe natürlich auch milde Zensur ausgeübt. Also Sachen, die ich selber nicht hören wollte, spiele ich hier auch nicht. Aber Black Sabbath, das war ganz gut, Paranoid. Und dann ist mir natürlich noch, dann hab's so parallel und dann bin ich ja irgendwie doch einen Assoziationskünstler und hab's dann tatsächlich auch zusammengekriegt. Ja, hab's noch einen Wunsch und dann sagten, ja, wir hätten ja noch mal diese finnische Band mit dem unaussprechlichen Namen Elekeleiset. Und was haben die gemacht? Die haben Black Sabbath gecovert. Paranoid. Und jetzt hören wir erstmal Elekeleiset und danach hören wir dann Black Sabbath. Scheiße, ich sollte das immer vorher machen. Das wäre natürlich viel. Ich finde cooler als eigentlich absagen. Ich werde dann im Nachhinein sagen, für wen dieser Wunsch war. Jetzt erstmal Elekeleiset und dann Black Sabbath. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, hier ist also der Weihnachtsbesonderheitsgeschenke Wunschmusik-Sprechfunk. Ich spiele Musik, die ihr euch gewünscht habt, die ihr irgendwann mal in der Sendung gehört habt und ihr habt die Möglichkeit, hier anzurufen, wenn ihr ein akustisches Weihnachtsgeschenk für wirklich jemand bestimmtet habt. Ich werde aber vorher immer abchecken und checken, ob es wirklich ein akustisches Weihnachtsgeschenk und nicht nur ein blöder Gruß ist und ob es ein okayer Anrufer ist. Und das ist mit Sicherheit hier ein okayer Anrufer. Das ist nämlich Birne. Hallo, Birne. Ja, hallo. So, für wen ist denn dein Geschenk? Für alle Hörer von Fritz, für die Radio Fritz. Nee, ach nicht so, komm, jetzt, du sollst richtig ein ganz persönliches Geschenk für ihn. Birne, man fliegt hier ganz schnell raus. Für alle Freunde. Nee, das ist so, also mit alle, wird mit alle anfängt, wird sowieso nicht, geht nicht. Ja nicht. Ho, denkt euch, ich habe das Christkind gesehen. Hey, du Birne. Birne, du, ich hab dich jetzt mal runtergezogen im Kopf, du hörst Birne, hallo. Birne? Birne? Ja. So, für wen ist denn jetzt das Geschenk? Birne, jetzt sag verdammt nochmal. Ah ja, du, ja, okay, ich schenk dir was. Du kannst es nur gut brauchen. Ich schenk mir sonst nie was. Ja, los, dann schenk dir jetzt was. Ja, Birne, du bist klasse, mach weiter so. Das war Birne für Fritz, frohes neues Jahr und Happy Christmas. Oh Mann, tschüss Birne. Tschüss Kuttner. Ja, dann halt sie wieder ran, die Flasche Korn an Hals, oder? Schöne Weihnachten. Wird erstmal ihn gerucht. Gut, ist auch okay. Tschüss Birne. Ja. So, gewünscht wurde auch, das fand ich prima, das hat mir voll geschmeichelt, aber ich meine, Claude hat ja inzwischen rumgesprochen, dass diese Sendung hier von einem eitlen Sack moderiert wird. Es wurde auch verschiedene Musiken gewünscht, in denen ich selber eine nicht unerhebliche Rolle spiele. Und habe mir gedacht, auch die pflegt er ja, ne? Wobei ich glaube, ich meine, das sieht so aus, wie wenn ich da singe, aber eigentlich singe ich gar nicht, sondern es ist natürlich der großartigen Kunst von David zu verdanken, der die Sachen gemacht hat. Und wir hören jetzt, nee, ja, nicht nur, sondern jetzt nur der erste Song, das ist der Penis Night Song, den hat David hergestellt und zusammengeschnitten und musikalisch in Szene gesetzt. Insofern eigentlich ein genuin David-Shit Werk, nur dass ich meine unmaßgebliche Stimme und meinen Worterfindungsreichtum habe mit eingebracht. Und danach kommt dann den Song, den ich mit Johnny hergestellt habe, nämlich Grüner wird's nicht. Also jetzt erstmal der Penis Night Song und danach Grüner wird's nicht. Dann singen wir jetzt bitte ein Loblied des positiven Neides. Aha, und wie? Naja, bloß so. Seid neidisch und lasst euch nicht unterkriegen. Lasst euch nicht unterkriegen und in eurem positiven Neid nicht beirren. Hm, man merkt, du bist nicht Knecht irgendwelcher Reimschemata. Ja, aber wollen wir denn Knechte sein? Nein. Da haben wir ein schönes Motto gefunden. Dass wir konsequent beherzigen wollen. Und dann kommt etwa sowas raus. 1, 2, 3, 4. Yeah. Penis Neid, Heiterkeit. Heiterkeit. Yeah. Penis Neid erzeugt bei mir nur Heiterkeit. Yeah. Penis Neid erzeugt bei mir nur Heiterkeit. Penisneid erzeugt bei mir nur Heiterkeit. Penisneid, Heiterkeit. Penisneid erzeugt bei mir nur Heiterkeit. Mandy, hey. Und Heike, hey. Petra, hey. Und Gerti, hey. Franka, hey. Und Heike, hey. Penisneid, hey. Penisneid, hey. Ist denn das für Schluss? Mann, da hat's ja mal wieder nicht gepasst. Ja. Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt, also selbst wenn ich den Namen nicht finde, aber ich werde mir Namen von Leuten ausdenken, die sich das gewünscht haben, sonst sieht das so aus, wie wenn ich mir das gewünscht habe und jetzt nur aus Angeberei spiele. Den Song hat sich, sag jetzt aus Spaß mal, Hanka gewünscht. Nee, hat sich wirklich Hanka gewünscht und Grüner Würznich hat sich Kerstin gewünscht und wir hören es jetzt und ich werde in der Zwischenzeit, weil der dauert nämlich ein Weilchen, weil dieses Abchecken dauert ja immer asig lange, ey, rauszukriegen, ob jetzt... Ich kann es ja ganz neutral formulieren, ob der junge Mensch wirklich was zu sagen hat oder nicht, ist nicht so einfach und braucht wirklich Zeit. Jetzt erstmal Grüner wird's nicht und dann vielleicht wieder ein akustisches Weihnachtsgeschenk von euch an irgendjemanden. Die Telefonnummer hier ist 0331 für Potsdam 74 81 110. Kak, Mama, Karman, Avantgarde, Avantgarde. Andere Menschen. Männer. Nicht alle spüren den Unterschied. Da, wo er passiert. Die Menschen tun auch anderen leid, sind urlaubsreif und groggy. Und setzen noch einen Kaffee auf. Entkoffeiniert. Grüner wird's nicht. Die Menschen spielen Gesellschaftsspiele, kaufen sich Vokale. Menschen spielen an sich rum von Schönheit inspiriert. Weil der Mensch ein Säuger ist, sorgt er sich um Wale. Achtet auf sein äußeres Erscheinungsbild. Rasiert. Grüner wird's nicht. Menschen finden Umwelt gut, schützenswert. Und wichtig, andere spenden anderen Blut oder auch mal Geld. Die Menschen stehen in Dönerbuden, beide Soßen, Zwiebeln, klagen über Mehrwertsteuer, schimpfen auf die Welt. Ey, Grüner wird's nicht. Die Menschen sitzen gern auf Bänken, einfach auch mal raus. Schummeln, trinken, lungern, denken, nochmal drüber nach. Manchen geht es so lala, stecken oft nicht drin, würden gerne, dürfen nicht, für Gefühle liegen brach. Ist auch der Hunger noch so groß? Reicht euch die Hände, lasst nicht los. Denn keiner fängt alleine an, weil's ihm dann gar nicht schmecken kann. Guten Appetit! Na, das ist auch ein frommer Wunsch zu Weihnachten, oder? Mann, ey, glaube hier mit diesem irgendwie Vorchecken, das dauert nicht. Ich spreche ja länger als... Hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist Susanne. Susanne, du hast jetzt ein akustisches Weihnachtsgeschenk. Was? Was? Ach, okay. Sag mal, du denkst, das ist hier ein Seelsorgertelefon, dass all die Leute, die jetzt einfach damit drohen, um die Aufmerksamkeit ihrer Nachbarn zu erzeugen, Selbstmord zu machen, dass ich mich jetzt hier mit denen unterhalte und die vom Selbstmord abhalte? Denkst du? Spring ruhig. Ach ja. Nee, pass auf, mir ist nämlich gerade was eingefallen. Du, ich rufe aus den Staaten wieder an, ja? Ach so. Ja, aber... Anna, dann ist ja... Ach, dann kannst du ja nicht die Sendung hören. Nee, kann ich nicht. Ey, Susanne, soll ich dir mal was sagen? Was? Ey, das ist so eine geile Sendung heute. Oh, oh, oh, oh, echt. Die nicht zu hören, ist echt ein Grund, aus einem statuösen Fenster zu springen. Och, hier geht die Post ab. Oh, die Stimmung schlägt hoch. Ehrlich, so Sandelholzgeruch von Räucherkerzen zieht hier durchs Studio. Du kannst es dir nicht vorstellen. Und ein herrlicher Baumbrand. Super Party, ehrlich. Ach ja, und ich kann nicht. Susanne, aber jetzt hören vielleicht irgendwelche Verwandten von dir zu, oder? Glaube ich nicht. Ach, vielleicht Freunde. Das geht dann nochmal über drei Ecken. Irgendjemand hört es bestimmt und er sagt dann, ha, Susanne hat wieder angerufen. Ach so, also eigentlich hat man nämlich heute hier die Möglichkeit, also ja, nicht so sehr viel zu sprechen. Ich habe gesagt, stille Nacht, heile Nacht, ich sage nichts, sondern akustische Weihnachtsgeschenke zu machen. Ah, nee, das habe ich, glaube ich, ich habe es im Internet gerade gelesen, dass du das jetzt machst. Ach so. Ja, ich habe gerade geguckt und dann... Ach ja, Mensch, wenn man das jetzt noch im Internet hören könnte, oder? Ja, wäre irgendwie cool. Oh, das wäre Party, du. So, Susanne, aber hast du nicht vielleicht jemanden, der dir besonders am Herzen liegt, der hier ist, den du gerne irgendwie beschenken würdest? Ich glaube, ich hätte zu viele. Aber für ihn musst du dich entscheiden. Warte mal, machst du bloß Weihnachtsmusik, oder? Ich mach Wunschmusik, was junge Menschen sich wünschen. Okay, warte, dann lass mich jetzt grübeln. Nee, aber ich habe ja jetzt nicht hier alle Musiken dabei. Was hast du dabei? Grübel mal kurz. Hast du Tokotronic? Arne Zank hab ich. Du weißt ja, der nette Schlagzeuger. Der Trainingshosenträger von Tokotronic. Ja, ja, sag schon. Nee, und hast du Fanny van Damme mit? Fanny hab ich mit. Okay, dann grüße ich meinen kleinen Bruder. Dann grüßen. Nee, aber halt mal die Akustik. Grüßen. Weihnachtsgeschenk. Ja, nee. Weihnachtsgeschenk müssen ja die Anrufer selber machen, ein akustisches. Du kannst ihm jetzt, sagen wir mal, ein besonders schönes Wort schenken. Du könntest ihm ein kurzes Lied singen oder ein Gedicht aufsagen oder irgend sowas. Oh. Oder irgendeine vokale Leistung erbringen. Oh Mann. Ah, nee. Brrr. Ey, ein schönes Wort. Hast du da in Amiland nicht ein schönes Ami-Wort gelernt? Also einfach, weil ein schönes Wort ist, was du ihm gerne schenken würdest? Zum Beispiel Boondoggle? Nee, was denn das? Was, nee, weiß ich nicht. Siehst du? Naja. Sag mal. Dann frag mal deine Gasteltern, was Boondoggle ist. Wenn nicht, das irgendwas Schlimmes? Nee, ist ein Verb. To Boondoggle. Also, weißt du, Verben sind in der Regel nicht so schlimm. Naja, wobei, ich hab schon ein paar. Naja. Ich sag mal, hast du meine letzte E-Mail schon gekriegt? Ja, hab ich gekriegt. Ah, gut. Und wie findest du die Gedichte? Schön. Die sind doch süß. Die sind ziemlich genial. Ja, finde ich. Ja, aber Susanne, darüber können wir jetzt nicht reden, weil keiner hat meine E-Mail gelesen und ich werde mich auch hüten, andere Leute meine E-Mail lesen zu lassen. Ja, Entschuldigung. Du musst dir jetzt ein schönes Wort für deinen Bruder ausdenken. Ein schönes Wort für meinen Bruder. Oh. Ach Mann, du weißt, ich bin zu müde zum Denken. Nee, stimmt nicht ganz. Nee, geht jetzt nicht. Nee? Nee. Mal kicken, was man dann suche. Ich kriege mal was raus, dann spielen wir mal voll Ami-mäßig was für deinen kleinen Bruder. Du kannst ihm das ja dann übersetzen. Ah, sag mal, hörst du jetzt eigentlich Musik, wenn ich jetzt hier so Musik abfahre? Ach so, ich habe jetzt ja keine Musik abgefahren. Sagen wir mal, wenn ich jetzt die Leitung hier offen lasse, hörst du das? Pass mal auf, gleich. Gleich. Gleich, so. Hörst du das? Yo, Eyes. Doch, jetzt höre ich. Organization said they can't. Ja? Ein bisschen. Gut, dann schenk mal das deinem Bruder, du schreibst mit und übersetzt ihm das dann. Ich lass die Leitung hier offen, ja? Ah, du, nee, lass mal. Wieso denn? Weil, weißt du, ich rufe jetzt hier einfach an und habe einfach losgewählt. Und normalerweise muss ich noch eine andere Nummer vorwählen, damit es nicht so teuer wird. Und das habe ich vergessen, ich Olme. Ach so. Nee, das dauert 35 Sekunden für deinen Bruder. Okay, gut, dann mach mal. Attention. At this moment you are now listening to an Ice TLP. If you are offended by words like shit, bitch, fuck, dick, ass, ho, cum, dirty bitch, low motherfucker, nigga, hooker, slut, tramp, dirty low slut, tramp, bitch, ho, nigga, fuck, shit, whatever. Take the tape out now. This is not a pop album. And by the way, suck my motherfucking dick. Ey, da siehst du mal, wie schwer das zu übersetzen, oder? Jo. Jo. Wie alt ist denn dein Bruder? 9. Naja, ey, das hat ja Zeit. Ich hab ja nie gesagt, dass du sofort übersetzen musst. Susanne, vielen Dank für deinen Anruf. Ich dann irgendwann mal 10 Jahre oder so. Vielen Dank für deinen Anruf, Susanne. Okay, gut. Und frohe Weihnachten. Ja, dir auch. Tschüss. Tschüssi. So, dann jetzt erstmal einen viel gewünscht. Habe ich eigentlich überhaupt vorhin. Ween hat sich nämlich Judith gewünscht zum Beispiel und Penis Night Song hat sich Hanka gewünscht. Grüner Würzig hat sich Kerstin gewünscht. Was habe ich noch gespielt? Ach, ich komme hier voll durcheinander. Ist völlig egal. Jetzt spielen wir mal, sagen wir, für Frank Schern zum Beispiel und aber auch noch für andere Leute, die sich das auch gewünscht haben. Spielen wir jetzt mal Olaf Schubert, okay? Und ihr könnt ja versuchen, in der Zwischenzeit anzurufen. Ihr müsstet aber ein akustisches Geschenk parat haben. Das wäre schön. Gefühl gewinnt. Nach Deutschland kam sie von Übersee. Deutschland hat sie angezogen und doch fühlte sie sich nackt. Sie verkauft ihren Körper, doch was sie suchte, fand sie nicht. Von Gefühlen keine Spur, sie spürt nur Heimweh nach Baikonur. Drum packt sie ihre Sachen und verzichtet auf das Geld und kehrt zurück in ihr altes Wohnumfeld. Und schon steht's 1:0 für das Gefühl. 1:0, das ist doch schon was. Gib deinem Gefühl das Gefühl, zu Hause zu sein, denn du brauchst viel Gefühl gegen Berechnung und Kalkül. Unsere Welt wird alt und die Menschen kühl und alt. Er ist ein Fan schon seit vielen Jahren, die Diskuswerferin Ilke Veloda hat's ihm angetan. Doch beim letzten Wettkampf vor kurzer Zeit war sie am Knie verletzt, da flog der Diskus nur noch halb so weit. Er war enttäuscht, bitter, doch er hält zu ihr. Das gibt ihr Kraft und sie wirft den Diskus, gegebenenfalls ohne Meniskus. Und schon steht 2:0 für das Gefühl. 2:0, das ist doch schon was. Gib deinem Gefühl das Gefühl, bei dir zu Hause zu sein, denn du brauchst viel Gefühl gegen Berechnung und Kalkül. Unsere Welt wird kalt und die Menschen kühl und kalt. Ich war im Urlaub in Bulgarien. Dem Kumpel von nebenan gab ich die Schlüssel, dass er die Blumen gießen kann. Ich kam wieder, gute Laune im Gepäck. Die Pflanzen so braun wie ich, jedoch vertrocknet. Er sagt, ach so, das Grünzeug habe ich vergessen und dann ist es krepiert. Er hat durch seinen Leichtsinn meine Flora dezimiert. Und schon steht's nur noch 2:1 für das Gefühl. 2:1, das ist ganz schön knapp. Doch am Ende zählt nur das Resultat. Oh, gib deinem Gefühl das Gefühl. Zu Hause zu sein, denn du brauchst viel Gefühl gegen Berechnung und Kalkül. Unsere Welt wird kalt und die Menschen kühl. feeling feel to be at home at yours, cause you need much feeling to stand calculation and ploy. Our world gets cold and people get cool. Náš svět víš studně a lidá vychladnou. O, krede! Dankeschön! Olaf Schubert. Für irgendeinen. Oder nee, sehr für mehrere, glaube ich. Und weil da drin jetzt dieses Reizwort Baikonur auftaucht, da ist jetzt, glaube ich, auch jetzt eine gute Gelegenheit, gleich überzuleiten zu dieser Platte, die mir Adi geborgt hat, mit lauter Raketenfahrerliedern, mit einem kühnen Layout draußen auch. Das ist, glaube ich, so ein Riesending. Buran heißt die, glaube ich, ist so eine super große Rakete, wo vorne mal schöne, weihnachtlich baikonuristische Gedichte zu hören sind. Und hinterher kommt dann ein Raketenstarter-Song. I'm a Firestarter! Und ich hab mich für eine der rockigsten Varianten entschieden. Die hören wir jetzt. Промчались быстро боевые годы, пришел и твой черед идти в запас. Как песня в заключении похода звучит последний для тебя приказ. О пройденном пути в нем говорится, но это все же не конец пути. Еще и порох есть в пороховницах, и сердце бьется молодо в груди. В горниле сердца не утихли страсти, и снег нетающий прилип к твоим вискам. И ты гордишься тем, что был причастен к ракетным стратегическим войскам. С друзьями укреплял ты оборону, чтоб в мире мир торжествовал всегда, и в самых отдаленных гарнизонах горит частица твоего труда. Вчера еще, а сегодня подписан приказ. Покидаем родной гарнизон, но до самого смертного часа. Нет, не сложим мы крылья армейских погон, офицеры запаса. Правду в полку долгожители, это надо, мой друг, понимать. Четверть века носили мы кители, как ни грустно, пора их снимать. Покидаем родной гарнизон, но до самого смертного часа. Нет, не сложим мы крылья армейских погон, офицеры запаса. Для себя мы не требуем многого, только верьте, товарищи, в нас. Ведь от нашего долга высокого никогда не уйти нам в запас. Покидаем родной гарнизон, но до самого смертного часа. Нет, не сможем мы крылья армейских погон, а офицеры, запаса покидаем родной гарнизон. Но до самого смертного часа нет, не сложим мы крылья армейских погон. Офицеры, запаса. Schon geil, oder? So hört sich russischer Raketenrock an. Wobei ich russischer Raketenrock nur deswegen der Alliteration sage. Eigentlich ist es natürlich russischer Raketenpop. Von rechts wegen müssten wir jetzt mit den Russen weitermachen. Aber naja, vielleicht... Hallo? Hallo? Hey, Kuttner. Wer ist denn da? Andreas. Mann, oh Mann, ey, das ist schon ein Gesprächsanfang, wo ich gleich allergisch reagiere. Hast du jetzt ein akustisches Weihnachtsgeschenk für irgendjemanden? Ja. Für wen? Für Steffen. Für Steffen? Und wie hört sich das an, das akustische Weihnachtsgeschenk? Willst du das wirklich hören? Das hört sich so extrem an da. Nee, dann lassen wir. Tschüss. Hallo? Hallo? Ja, hier ist Sascha. Sascha, du hast ein akustisches Weihnachtsgeschenk? Yep. Für wen? Für dich. Nee, ich will nicht. Nein? Nee, such dir jemand anders aus. Na, dann nehme ich Sebastian. Dann für Sebastian. Und was ist das für ein akustisches Weihnachtsgeschenk? Vom Super Nintendo. Was ist das? Vom Super Nintendo. Warte, da singst du jetzt die Melodie, oder wie? Nein, die spiele ich vor. Ach so, kannst du mir aber ein bisschen mitsingen. Ansonsten ist das, finde ich, ein sehr seelenloses, distanziertes, cooles, kühles Geschenk. Nein, da müsste ich ja dann eher rufen. Naja, dann ruf mit. Na, das ist nicht so gut. Doch, doch, das ist gut, glaub mir. Sonst hättest du keine Möglichkeit, dich hier... Ja, ich zieh zack den Regler runter. Ich hoffe, du hörst noch zu, nur um dir klarzumachen, dass es mir ernst damit ist. Ich finde, Geschenke müssen auch ein gewisses Maß an Selbstbeteiligung erkennbar machen. Und jetzt irgendwelche Computerspiele hier abzududeln, reicht nicht aus. Außerdem gibt es GEMA-Probleme. Hallo? Hallo, Sascha? Ja. Hast du gemerkt? Ich hab den Regler runtergezogen. Ja. Um das Schlimmste zu verhüten. Ja. Ja? Dann kommen wir jetzt zum kleineren Übel. Du singst also mit? Oder schreist mit? Sascha, ja, mach Tempo hier. Ja, kann ich machen. Okay, einen Moment. Los. Es dauert eine Weile. Oh Mann, jetzt dauert es oder eine Weile. Du musst dich jetzt erst wieder bis zum 14. Level durchspielen, oder was? Weil da die geilen Sounds sind. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, ich singe jetzt einfach was vor. Mal los. Stille. Nein, hör auf, Mann. Also welche Fantasielosigkeit regiert denn hier unter jungen Menschen? Computerspiele und Stille Nacht, das ist natürlich irgendwie ein Weltbild, da kann er ja doch gruselig werden. Ja, doch. Du sollst hier deinen scheiß Nintendo direkt da abspielen und dazu singen. Na gut. Mann, oh Mann. Ah, scheiße, es ist aus. Ey, wenn jetzt hier noch lauter so lahm mit Volk anruft. Siehst du, da kann man nicht mitsingen. Na klar, da. Na, auch wieder recht. Ja, weiß ich. Nur mach jetzt. Du bist ein bisschen zu leise, du musst lauter singen. Sing, sing, sing. Sing, sing, sing, sing, hey. Ah ja, ey, wie hieß der das kriegt? Gut, ey, ich glaube, Sebastian wird sich ein Loch in den Hintern freuen. Das ist wahrscheinlich das tollste Geschenk. Ich danke dir für deinen Anruf, ja, tschüss. So, wer ist denn da? Hast du ein akustisches Weihnachtsgeschenk? Hallo. Ja, wer bist denn du? Jürgen. Ey, Tempo, Tempo, Tempo, das ist heute eine schnelle Sendung. Ah, ja. Ich muss noch weiter quasi. Ja, toll. Und ich hätte ja uns ja noch was gesagt. Nee, sagen ist heute nicht. Echt, wenn du ein akustisches Weihnachtsgeschenk hast und genau weißt, für wen. Für wen? Für wen? Für meine Frau. Für deine Frau? Wie heißt denn deine Frau? Susanne. Susanne, so. Und worin besteht das? Ja, in ein Musikstück. Was du jetzt aber singst, hoffe ich. Ja, nix an. Na los, dann sing. Hello, Josephine. I got do you do. You remember, oh baby. I got remember you. She's left at me. I got do you do. Das war's. Ey, super, hab ich gleich wieder Probleme, ruf nachher wahrscheinlich noch. Ey, was war denn das für eine tolle Nummer vorhin, die du da gespielt hast mit du? Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Ja, bitte. Tschüss, schöne Grüße an deine Frau, prima Weihnachten. Tschüss. Gut. So, wir sind jetzt gerade in der Russenecke, da müssen wir jetzt ganz schnell, weil, Mensch, wer hat sich das gewünscht? Da muss ich nochmal irgendwie klicken. Wiss ich auch ja nicht. Oder dann machen wir das andersrum. Dann machen wir das so, endet quasi mit der Russenecke fangen. Hat sich auch jemand, hat sich echt jemand gewünscht. Das ist jetzt wirklich nicht so, dass ich mir das hier ausdenke. Jemand hat sich, also nee, mehrere Leute so, ja, muss ich mal sagen, haben sich Expertengespräche gewünscht. Und dann dachte ich, ey, Kuttner, sei nicht so, dann spielen wir jetzt hier einen Experten. Oh Mann, das dauert ja so lange, das hat ich ja jetzt nicht mitrechnet. Na, dann spielen wir nachher einen Expertengespräch. Dann machen wir vorher jetzt quasi mit der, das, was ich jetzt so locker dahin sagend einfach die Russenecke genannt habe, weiter. Und vielleicht, weil natürlich ein Wunsch ist und der relativ kurz ist, dann natürlich eine Musik, die im Grunde ja den Charakter der Sendung auch durchaus geprägt hat. Ein Pionierlied, das ist ja überall, glaube ich, auch relativ leicht zu machen. Das ist natürlich die Bonbonfabrik, oder? Alles klar. Und vorher vom Alexandrow-Ensemble Der Heilige Krieg, gewünscht von, ach, doch zu Jana Rose, ich hab's mir irgendwie falsch, glaube ich, sortiert. Ich habe mir den Namen hintergeschrieben und dahinter geschrieben, wer sich was gewünscht hat. Das ist natürlich völlig blöde. Ihr könntet alphabetisch die Wünsche aufschreiben sollen und dann, zack, kann man einen Wunsch finden, bon, und dann findet man den, der gewünscht hat. Ja, aber ich finde, es kommt so ganz gut, wenn man rüberkommt, dass man sieht, Weihnachten, das fällt nicht alles vom Himmel, sondern der Weihnachtsmann muss arbeiten. So, jetzt setze ich mich mal hin und arbeite mal ein bisschen. Aha. Nee, Karin und Markus Göbel waren das nicht. Stefan Brzezinski war das auch nicht. Selbst Jörg Michelchen war das nicht, der sich gewünscht hat. Und auch nicht Volker Palmer. Es war auch nicht Lena und Cindy. Eva nicht, Kerstin und Hanka auch nicht. Volker Kölle selbst war es nicht. Und auch Christoph kann man nicht unterstellen, dass er sich das gewünscht. Scheiße. Überlegen. Ich finde nicht, kann ich auch nichts dafür. Egal. Hier? Bonbonfabrik, richtig. Bonbonfabrik hat sich Oliver gewünscht. Aber jetzt haben wir immer noch nicht den Heiligen Krieg gefunden. Ach, ist egal. So, erstmal die Bonbonfabrik und dann der Heilige Krieg und dann kommen Nachrichten. Falsch! Ah, oh, nee, dann machen wir erst den Heiligen Krieg und dann die Bonbonfabrik. Bye. klug bedienten unsere Paten Bonbon, Elektroautomaten. Wir übernahmen dann die Rolle der strengen Qualitätskontrolle. Bonbonfabrik, Bonbonfabrik, Bonbonfabrik. Jedem ist bekannt, unsere Patenbrigade achtet auf unsere Dann ist es 23 Uhr und 33 Zeit für einen wahrscheinlich von euch lang erwarteten Fritz Kerkhoff Kurzinfo inklusive einer exklusiven. Ja, das ist noch nicht ganz fertig geschrieben, aber vielleicht schaffe ich es zwischendurch noch. Nimm dir Zeit. Ja, ja, das wir könnten jetzt noch ein bisschen resonieren über diese wunderbare Wortkomposition inklusive exklusiver Sportnachrichten. Könntest du denn schon andeuten, aus welchem aufregenden Sportbereich sich denn das ungefähr... Leichtathletik klingt ja jetzt nicht so verlockend. Naja, werden wir sehen. Ja? Ich schreibe das mal schnell zu Ende und lese zwischendurch. Also, wie machst du denn das denn? Das ist Kunst. Ey, haben die ja coole Nachrichtensprecher. Verflucht cool. Inzwischen ist es 23.34 Uhr und wenn du beim nächsten Dings dann noch cooler sein solltest, dann werden die wahrscheinlich um 0.45 Uhr zu hören sein. Kurzinfo. Haftbefehl. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Haftbefehle gegen zwei Skinheads wegen gefährlicher Körperverletzung beantragt. Sie gehörten zu einer Gruppe von 10 Gleichgesinnten, die in der vergangenen Nacht in einer S-Bahn einen 38-jährigen Chinesen überfallen haben. Das Opfer kam mit Schädelverletzungen in eine Klinik. Anschließend misshandelten die 10 in einer anderen S-Bahn ein 15-jähriges Mädchen. Konflikt. In der südmexikanischen Provinz Chiapas ist es zu einem neuen Massaker an Indios gekommen. Mindestens 40 Menschen wurden ermordet, zahlreiche weitere verletzt. Die örtliche Kirche erklärte, verantwortlich seien paramilitärische Gruppen, die von Großgrundbesitzern und der Regierungspartei unterstützt würden. Position. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat einen vollständigen Truppenabzug aus dem Westjordanland ausgeschlossen. Dazu werde es auch nach einem endgültigen Friedensschluss mit den Palästinensern nicht kommen, sagte Netanyahu. Der Rückzug aus dem Westjordanland ist eine der wesentlichen Fragen im Friedensprozess. Beschluss. In Brandenburg werden in den kommenden Jahren rund 500 Krankenhausbetten abgebaut. Das entschied die Landesregierung. Krankenhäuser sollen aber nicht geschlossen werden. Tradition. Die jüdische Gemeinde in Brandenburg hat am Abend in Potsdam das achtjährige Tschanaka-Fest begonnen. Es wird zur gleichen Zeit in zahlreichen Städten der Erde abgehalten. Das Tschanaka-Fest erinnert an den Sieg der Juden über das griechisch-syrische Reich vor über 2000 Jahren. Und jetzt kommt da der Sport, extra für euch. Sport. Noch nicht ganz fertig, ich versuch's mal. Anzeige. 2 Jahre nach einer mit 2 Operationen vollzogenen Geschlechtsumwandlung hat die frühere Kugelstoß-Europameisterin Heidi Krieger vom SC Dynamo gegen ihren früheren Arzt und gegen den früheren Trainer Anzeige erstattet. Die Leichtathletin, die 1986 EM-Gold in Stuttgart gewann und sich seit dem operativen Eingriff Andreas Krieger nennt, war in frühester Jugend so stark mit androgynen Hormonen versorgt worden, dass sich die körperliche Konstitution völlig veränderte und sie sich schließlich zu einer Umwandlung entschließen musste. Dass du jetzt aber auch gleich so weihnachtliche Beschaulichkeit abfährst, Matthias. Wetter. Ja, wo steht's? Nachts bedeckt und Nebel, Temperaturen zwischen -2 und 0 Grad, Vorsicht Straßenblätter, am Tag dann bewölkt, später örtliche Regen, im Fritz-Radl-Land dann 3 bis 6 Grad. Verkehr. Berlin, Autobahn 111, Fahrt Richtung Südsperrung der rechten Spur im Tunnel Tegel, Ortskern, Flughafen Tegel. Das war ein Fritz Kurzinfo mit Matthias Kerkhoff, vielen Dank. Zwischen Weihnachten und Silvester gibt's was auf die Ohren. Jeden Abend im Soundgarden das Beste der Konzertsaison 97. Donnerstag Radiohead, Freitag Oasis, Samstag Represent featuring Ronnie Size, Sonntag Metallica. Montag, Faith No More. Dienstag, Foo Fighters. Die besten Konzerte des Jahres, komplett im Radio. Vom 25. bis 30. Dezember. Immer abends, immer um 20 Uhr, immer im Soundgarden. Auf Fritz. Hallo, hallo, hallo, guten Abend. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, heute ist ja Weihnachtsgeschenke, Sprechfunk, Wunschmusiken. Ich schaff das ja nicht. Ich schaff nicht mal ein Drittel von den Musiken, die ich hier rausgesucht habe. Das ärgert mich, das wurmt mich so. Und ihr habt außerdem noch die Möglichkeit, akustische Weihnachtsgeschenke zu machen. Dazu müsste euch aber, weil nämlich hier lauter Musik gespielt werden soll, euch kurz fassen. Hallo, wer bist du? Und schnell reden. So, frohe Weihnachten. Wer bist du? Ja, weiß ich nicht mehr. Ja, du redest zu langsam. Hallo, wer bist du? Hallo? Nee, auch zu entschieden zu langsam. Hallo, wer bist denn du? Hallo, ist der Alex. Hallo, Alex. Du hast akustisches Weihnachtsgeschenk? Ja, klar, für den Max. Für Max. Dann leg los. Okay, Moment. Oh. Didgeridoo. Super. Ich danke dir. Alles klar, ciao. Okay, tschüss. Dann können wir, der war so schnell und so kurz und so präzise, können wir gleich noch einnehmen. Hallo, wer bist denn du? Ja, ich bin Tanja. Tanja, wir müssen relativ schnell reden. Weil sonst die Musik schadet, leidet. Schaden nimmt. Ich möchte ganz gern meiner Mutter ein Gedicht vorlesen. Ja. Tanja, das müsste aber ein kürzeres sein. Nein, das ist nicht so sehr kurz. Ich glaube, ich brauche 2 Minuten. Nee, Tanja, du musst dich jetzt auf die 4 poetischsten Zeilen beschränken. Ach, dann mache ich das kaputt, aber ich kann mir Mühe geben. Schade. Könntest du nicht, sagen wir, die 4 wichtigsten Zeilen zitieren? Gut. Wieso? Die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen. Zack, und schon freut sich Mutti. Wumm, wumm. So kann es gehen. Ach, schade. Ja? Ey, Weihnachten ist hochindustrialisiert inzwischen. Das ist traurig. Und wir können jetzt hier nicht eine handwerkliche Weihnachtssendung machen. Das freut sich dann so. Ach so, naja, aber trotzdem, 4 poetische Zeilen. 1, 2, 3, 4, okay. Ach, jetzt aber voll auszitiert. Super, Tanja. Nein, nicht. Ich hab schön. Guck, ich muss ja die wichtigsten aussuchen. Ja, naja, gut. Und du hast sie jetzt. Also erstmal für meine Mutter, weil ich der Meinung bin, dass sie mich wunderbar erzogen hat. Na, da hat die Mutti vielleicht eine andere Meinung. Oh, gut, das müssen wir jetzt hier nicht aushandeln. Dass sie ihr Bestes gegeben hat. Und das hast du jetzt alles. Ja, das bereut sie heute. Glaube ich nicht. Naja. Eure Wenn sie Kinder. Nicht doof ist. Was? Gut, nee, Tanja. Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selber. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch. Und obwohl sie nicht mit euch sind, gehören sie euch doch nicht. Mehr darf ich ja nicht lesen. Ja, danke, Tanja. Tschüss. Tschüss. So, wir kommen jetzt in eine komplizierte Ecke. Nee, ja, nicht in eine komplizierte Ecke. Wer denn? Christoph hat sich Expertengespräche gewünscht. Habe ich mir gedacht, nehmen wir gleich das erste. Oder ich weiß nicht, ob er das selber gewünscht hat, oder habe ich mir das gedacht. Elche ist völlig klar. Und das wird jetzt aber gemantelt von, das wurde auch, haben sich Leute mehrfach gewünscht, von Jonathan Richman. Wir fangen an mit Roadrunner, dann kommt das Expertengespräch mit Stefan Schwarz zur Frage, wie fängt man Elche? Und danach kommt dann nochmal, das hat sich Heinz auch gewünscht. Heinz hat sich jetzt auch noch gewünscht, das Expertengespräch. Den Jonathan Richman, wer hat sich den gewünscht? Ah, ich glaube, ihr seid, oder also Ricardo zum Beispiel hat sich, aber der hat sich den Jonathan Richman gewünscht, der hinterherkommt. Und wir hatten sich jetzt aber den Jonathan Richman gewünscht, der vorher kommt. Sandra Nickel hat sich Jonathan Richman, Roadrunner, gewünscht. Den hören wir jetzt, dann hören wir das Expertengespräch, wie jagt man Elche. Und dann hören wir für wen war denn das jetzt? Für den anderen, der sich Jonathan Richman gewünscht hat, hören wir dann nochmal My Little Cuckenhaken. 1, 2, 3, 4... So, ja. Also ich soll nicht so manieriert sprechen. Nee, du sollst nicht so manieriert sprechen. Also, hallo, liebe Hörerinnen. Jetzt noch nicht ganz gleich. So. Ich habe jetzt Stefan Schwarz mir gegenüber im Studio sitzen. Ich muss vielleicht die Situation nochmal klären. Also jetzt im Moment ist es 3:53. Wenn ihr hallo auf eure Uhren schauen werdet, werdet ihr merken, es ist natürlich schon viel später. Aber im Moment ist noch 3:53. Wir haben das Gespräch vorproduziert. Stefan Schwarz ist nämlich einer der gefragtesten Autoren bei Fritz. Das kann man zum mit Beispiel. Fug und Recht behaupten. Und aber nicht nur einer der gefragtesten Moderatoren, Redakteure, nee, nicht Autoren, sondern vor allen Dingen

Und dann passiert's. Und krach, fällt krach, der Baum um? Der Baum fällt um. Zack, fällt der Elch hinterher. Liegt da, liegt auf der Seite, links oder rechts, ist egal. Kommt nicht mehr hoch. Er hat ja keine Kniegelenke. Er kann sich ja nicht aufrichten. Er kann nicht die Beine einknicken, kann sich nicht wieder aufrappeln. Liegt da, guckt dumm und kann am nächsten Morgen ganz locker von den Lappen eingesammelt werden. Ah, ja. Ja. Gut, das war's eigentlich mit den Elchen, wa? Ja, denke ich schon. Gut. When I was a 5 year old, I saw a 5 year girl walking. And in my heart, a little bell was told and a little voice said, Cougar-hawking, cougar-hawking. Now you don't know what that word means, nor I, the man now talking. But when my heart had found a queen, a little voice did say, cougar-hawking, cougar-hawking. So long forgotten was that word, so long that lock unlocking. But once again that little word is heard because of my little cougar-hawking. Well, cougar-hawking, do you like that sound, dear? Cougar-hawking, I don't know what it means either. Cougar-hawking, my heart has found a queen, my little cougar-hawking. Well, cougar-hawking, a word from years ago, cougar-hawking, I've heard it now again. Cougar-hawking, my heart has found a friend, and my little cougar-hawking. Well, my little cougar-hawking, you know you got my heart talking. Cougar-hawking, cougar-hawking, in my heart, and I love you, little cougar-hawking. And I've been walking long a year, and dear, I'm tired of talking. So come on, honey, and listen here, and be my little cougar-hawking. And I've been walking hill and dale, through vale and valley walking. So come on, honey, and read your mail and be my little cougar-hawking. Well, cougar-hawking, do you like that sound? Cougar-hawking, I don't know what it means. Cougar-hawking, my heart has found a queen, my little cougar-hawking. Well, cougar-hawking, a word from years ago, cougar-hawking, I've heard it now again. Cougar-hawking, my heart has found a friend, my little cougar-hawking. Well, my little cougar-hawking, you know. Well, you got my heart talking, and cougar-hawking, cougar-hawking, in my heart, I love you, little cougar-hawking. I've been walking long a year, and dear, I'm tired of talking. So come on, honey, listen here, and be my little cougar-hawking. And I've been walking hill and dale, through vale and valley walking. So come on, honey, and read your mail, and be my little cougar-hawking. Let it rock now, cougar-hawking, cougar-hawking, in my heart. One more time, cougar-hawking, cougar-hawking, in my heart, in my heart, yeah, in my heart. One more, I love you, cougar-hawking, cougar-hawking, I love you, cougar-hawking, cougar-hawking, I love you, my little cougar-hawking. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, hier ist also der Weihnachtsgeschenke, Wunschsprechfunk. Wunschmusiken von euch werden hier gespielt. Ich schaffe es nicht und das kotzt mich an. Das waren jetzt eben, waren zu hören, Jonathan Richman mit Roadrunner. Dann ein Expertengespräch mit Stefan Schwarz zum Thema Elche. Und dann nochmal Little Kuckenhecken von ebenfalls von Jonathan Richman. Ihr habt auch die Möglichkeit, hier anzurufen und akustische Geschenke zu machen, wie zum Beispiel Miriam. Hallo Miriam. Hi. Hi. Ja. Ein bisschen heise. Von wo aus rufst du an? Von Göhlen, das ist in der Nähe bei Lulu. Von Suhl in der Nähe bei Lulu? Ja, Lulu, also Ludwigslust. Ach so, Suhl? Ist Suhl nicht noch weiter unten? Nein, Ludwigslust. Ludwigslust? Ja, aber hast du nicht im Suhl jetzt? Von Schwerin. Hast du nicht, wie bitte? 30 Kilometer entfernt von Schwerin. Ach echt? Ja. Ich wollte mich schon wundern, wie man aus Suhl anrufen kann und ja keinen sächsischen Dialekt. Ja, echt der Fischkopf, wa? Ja, echt der Fischkopf. Miriam. Ja. Und du hast ein akustisches Geschenk. Ja. Für wen? Das sind so Dorfpenner von uns. Der eine ist im Knast, die haben sich so geschlagen. Prima. Und die kriegen jetzt ein Geschenk? Ja. Und eher Schadenfreude oder Mitleid? Och ja, so beides kann man sagen, ne? Ach, die zieht man immer gerne her. Und ja. So. Ach so, sind aber eher so Loser-mäßig. So ein bisschen traurige Gestalten. Naja, traurig nicht. Also die kann man schön verarschen, so wenn sie früher durchs Dorf gegangen sind sozusagen. Mann, jetzt bin ich auch, kannst du dir vorstellen, ich bin voll auf deren Seite. Wieso, dann bist du eine von denen, oder wie ist das? Nee, aber die haben so eine Leute erobern sofort mein Herz. Die ziehen da unschuldig durchs Dorf und dann steht da die Lulu-Dorfjugend an der Ecke und kichert und wirft mit faulem Obst und so Sachen? Nein, das machen wir nicht. Also so, naja, das ist... Wie verarscht denn die? Also, wie bitte? Naja, das ist nicht merken. Das ist nicht merken. Jo. Und mit Radiomoderatoren macht er dann doch sowas auch gerne, oder? Dorftrottel und Radiomoderatoren sind doch beliebte Objekte zur Verarschung. Ach Quatsch. Ja, von wegen ach Quatsch. Nur weil ich nicht im Knast bin. Na, sei doch froh. So Miriam, dann mach mal dein akustisches Geschenk. Okay. Geht gleich los? Was ist halt? Kannst du nochmal sagen, was das überhaupt ist? Gleich. Augenblick. Das müsste eigentlich gleich kommen. Ja. Na, was ist? Was war denn das? Lachsack, Miriam. Ja, naja, Lachsack, also eine Freundin. Und dann haben mein Bruder und ich haben das so ein bisschen so verzerrt. Oder eigentlich nur mein Bruder auf dem PC und naja. Da habt ihr eure Freundin auf dem PC verzerrt. Ja. Nur um die Dorftrottel zu verarschen. Mann, das sind ja da Verhältnisse. Kannst du den Ort nochmal durchsagen, dass man den weiträumig umfährt? Ach, nee, die sind ja gar nicht mehr da, zumindest der eine nicht. Ja, aber ihr seid aber noch da, oder? Na, so schlimm sind wir nur auch wieder nicht. Naja, aber so nett seid ihr auch nicht. Okay, jo. Miriam, vielen Dank für deinen Anruf. Oh, bitte. Ob die das jetzt gehört haben im Knast? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die da so einen guten Sender wie Fritz hören. Naja, wünschen würde ich dir es, dass sie gehört haben. Ja. Tschüss, Tschüss, schöne Weihnachten. Ey, noch anderthalb Minuten und dann ist hier volle Pulle Weihnachten. Ich wäre verrückt. Ich glaube, da spiele ich lieber eine Musik dazwischen, oder? Dass man den Übergang nicht so mitkriegt. Nee, nicht eine Musik, sondern den Zusammenschnitt der letzten Sendung von David. Der steht ja noch aus und hinten dran ist gleich eine Musik, die sich jemand gewünscht hat. Und ich habe David gebeten, die dann hinten dran zu spielen. Ey, also ich meine, wenn ihr ehrlich seid, ey, das langweilt doch, Namen zu hören, oder? Außerdem habe ich hier schon jede Menge Namen gesagt. Ich könnte noch Arno, Jan und Jule, Uli, Tibor, Schober, Sören, Melanie, Frank, Schern, Nettie, Rico, Oliver, Doris, Elmann, Jan, Lern, Lindemann, Judith hatten wir schon, Andrea, Matthias, Seemann, Sandra, Nickel und so sagen. Und jetzt habe ich im Grunde alle Namen gesagt. Und insofern ist es auch schwachsinnig, ob ich die nachher nochmal sage. Oder jetzt quasi fast alle gesagt habe. Der Zusammenschnitt der letzten Sendung von David. Und anschließend eine Musik von diesem wunderbaren Sampler Las Vegas Grind, der bei, wo ist er erschienen? Ach, sag ich nachher. Ach, Namen sind Schall und Rauch, Kinder. Hallo. Hallo. Hey, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Jürgen, der Keller wird schon bald kommen. Ich hab ja auch Hunger, aber wir sind hier nun mal nicht im Schnellimbiss. Ah ja, richtig. Was isst du? Ach, heute gönne ich mir mal was. Nämlich? Na, warte ab, ey. Ich glaube, ich esse einfach einen schönen Krabbensalat. Krabbensalat? Ja. Krabbensalat ist Luxus? Habe ich nicht behauptet. Und was kostet der? 10,80 Mark. Also so Essen ist für dich in einem Bereich, der, in dem du ja nicht luxusfähig wärst. Ach schon, aber ich habe gerade mal Appetit auf was Leichtes und Gesundes. Weil ich ja auch mal nicht so sicher bin, ob denn, sagen wir mal, das, was als gesund definiert wird, wirklich ein erstrebenswerter Normalzustand ist. Putenbrust wäre natürlich auch nicht schlecht. Doch. Nö, finde ich nicht. Doch. Wieso denn? Weil man das Gericht doch als Fertiggericht kaufen könnte. Mann, du machst es einem echt nicht leicht, sich hier für ein Gericht zu entscheiden. Pute ist nicht so leicht. Na Dann esse ich den Krabbensalat, denn der ist ja offensichtlich die bessere Wahl. Und kostet Spottbillet 10 Mark 80. Ja. Ach Gott. Hast du dir eigentlich schon Gedanken darüber gemacht, was wir trinken? Trinken? Ja. Einen schönen Champagner vielleicht? Alkohol trinken? Ach, Alkohol. Hauptsache teuer. Wenn Lux ist, dann muss es schon schmecken. Ich bitte dich, hier, der 86er Dom Perignon, der ist mit Sicherheit lecker. Und was kostet der? 580. 80? Aha, der 88er nur 530. 30? Das ist mir zu billig. Eigentlich wäre es nicht nötig. Papalapap. Das ist ja jetzt aber ein Luxus, der, sagen wir mal, nicht besondere Genussfähigkeit voraussetzt, oder? Ich genieße das Geld zu verschwenden. Du nicht? Man hat die Genussfähigkeit, aber nicht die materiellen Voraussetzungen. Dann trinken wir hinten schön Rotwein. Also vielleicht ist es schon bestimmt ein Jahr her, dass ich letztes Mal Champagner getrunken hätte. Ja. Verdammt, wann kommt denn hier endlich mal jemand? Wohl nicht so. Sekunden noch! Du wirst ja unruhig. Ich habe keine Zeit, hier ewig zu warten. Zeit ist Luxus. Hm. Bin gleich bei Ihnen. Ja, naja, aber Luxus ist ja schon irgendwie so ein bisschen nicht haben, hä? Hm. Meinst du, deswegen ist das hier ein Luxusrestaurant? Schönen guten Abend, ihr Herren. Guten Abend. Möchten Sie schon was hier trinken? Einen trockenen Rotwein, bitte. Da kann ich Ihnen unseren Badolino Classico empfehlen. Was kostet der? 60 Mark. 60 Mark? Ist doch okay. Welche was gibt es denn da so an Aroma-Angeboten? Unsere Weine sind nicht aromatisiert. Ja. Ah ja. Aber so mit Kirscharoma? Tut mir leid. Banane? Maracuja. Wir führen nichts in der Richtung. Gar nicht. Ich hätte gerne einen Krabbensalat. Ah. Einmal Krabbensalat, was darf es bei Ihnen sein? Lachs auf der Stulle. Sie meinen sicherlich die Nummer 32? Prima. Was gibt's denn da noch dazu? Dazu wird eine Salatbeilage der Saison gereicht. Zum Beispiel, manchmal überkommt mich zum Beispiel auch so ein Heißhunger nach Sushi. Ich kann Ihnen gerne die Sushi-Karte bringen, wenn Sie das wünschen. Ach, das ist ja schön. So, bin gleich wieder da. Ich fliege nicht eine. Wie fühle ich mich hier unwohl? Hm. Du dich nicht auch? Luxus fühle ich mich halt. Umgeben von dekadenten Sackgesichtern. Stell ich auch gerade fest. Völlig überflüssigen Tischdekorationen. Ja, ein wunderbarer Anblick. Und Tischdeckchen mit Goldkante. Du bist ja aber doch ein wacher Beobachter unseres Alltages. Eigentlich müsste man echt woanders hingehen. Ja, jetzt sofort eigentlich. Ja? Ja, ja, ja, also jetzt unmittelbar. Hier um die Ecke ist ein guter Imbiss. Ja, ist klar. Da, wo der Döner Luxus ist. Na denn? Denn jetzt geht's los. Ah, die Musik war übrigens für Lena. Super, oder? Wie ich das alle zusammenkriege? Ja, hier sitzt ein Profi an den Reglern. Hallo, wer ist denn da? Ja, hier ist Christiane. Christiane, du hast jetzt ein akustisches Weihnachtsgeschenk für jemanden. Ja, genau. Und für wen? Ja, für Katrin, meine Freundin. Für Katrin, prima. Und worin besteht das Geschenk? Ja, das ist ein Vierzeilen, habe ich gerade eben schick geschrieben. Na, dann trag sie mal schick vor noch. Ja, also und zwar, also das muss er jetzt noch im Vorhinein wissen, dass sie fährt übermorgen nur und ihrem Großvater und da siehst du das Silvester nicht und zwar, so jetzt fängt es an. Ja, fang an. Ich meine, du hast jetzt irgendwas gesagt, was man wissen muss, aber ist ja, Computer ist nicht, mach mal. Okay, frohe Weihnacht wünsche ich dir und viel Spaß beim Großpapa. Vier Geschenke im Papier und das war mein Blabla. Gut? Ja, ich verstehe jetzt bloß nicht, warum man da jetzt irgendwie so eine Vorbildung braucht, um die Sicht dicht kapieren zu können. Das schließt sich doch recht unmittelbar. Naja, gut, schon, aber... Aber besser ist, wenn man ein bisschen so biografischen Hintergrund hat, was den Dichter und so betrifft, den Anlass, ja. Ja. Gut, haben wir gerade in der Schule gehabt. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, frohe Weihnachten noch. Ja, dir auch. Tschüss. Ciao. So, das waren jetzt junge Mädchen. Was bietet sich da Besseres an, als Schlager zu spielen? Schon ein Freund? Eine Menge. Schon eine Freundin? 1, 3, 7. Ah, es sammelt sich so an. Was hast denn du für Augen? Blau-grau. Dein Typ fehlt. Bis jetzt. Woher willst du wissen, wer ich bin? Sag nicht, du hättest es in den paar Stunden, die wir uns kennen, Dirk und Frank Schöbel in heißer Sommer. Und gewünscht hat sich jetzt, ach zack, ey, manchmal eben hatte ich's noch. Ah, oh, ist das blöde. Hier, die stand hier irgendwo. Jenny hat sich das gewünscht. Jenny, hallo, wer ist denn da? Ja, hallo, ist der Robin. Wer? Der Robin. Robin, du hast ein akustisches Geschenk? Ja, und zwar ein Mario. Und, was ist das für ein Geschenk? Na, ein schönes Lied. Was, und das singst du jetzt? Nee, das spiel ich jetzt vor. Nee, überhaupt gar nicht. Also entweder du singst da wenigstens mit, oder ja, wir lassen es gleich sein. Was ist denn für ein Lied? Na, wirst du ja sehen. Nee, wenn dann hören, aber ich will es schon vorher wissen. Na, wieso denn? Naja, weil ich hier Zensur ausübe. Na, wirst du ja dann gleich sehen. Nee, hören. Außerdem will ich es vorher wissen. Na gut, dann wirst du den hören. Ja, warte, was ist denn für ein Lied? Nein, schönes. Hier. Sing mal. Jetzt wird er, glaube ich, jetzt voll debil, oder? Schrecklich. Was wird das? Supermarkt heißt das. Und von wem ist das? Das ist von Toxoplasma. Und wer nuschelt da im Hintergrund immer und flüstert dir da irgendwas in so? Das ist ein Kumpel. Außerdem dauert mir das zu lange. So, du kannst jetzt da deinen Kumpel rannehmen und jetzt singt dir beide den Refrain und dann ist gut. Ja, ist okay. Los, ran jetzt. Okay. Wo ist der Kumpel? Hier. Der soll mal laut geben. Hi. Gib du ihm mal einen C vor. Nee. Nee, du doch nicht. Warum nicht? Na, er soll dir ihn vorheben. C. Ja, normal. Das, man muss das aufnehmen können. Mach du mal C und dann soll der Kumpel OC machen, dass ihr beide denselbe, also auf demselben C da steht. C. Wo ist denn dein Kumpel? Hier, das war doch voll mongolischer Kehlkopfgesang. Ja, klar. Ihr singt doch wieder was ganz anderes. Na gut. Kumpel, mach du mal C? C. C, nicht D. Er hat gesagt C. Sing mal Cäsar, damit es eindeutig ist. Cäsar. Na, bete jetzt nochmal. Cäsar. Naja, okay. Und jetzt könnt ihr, für wen ist das Lied? Mario. Genau. Ist das noch ein Kumpel von euch? Naja, der ist aber nicht hier. Ach so, sonst hätte er mitsingen können. Okay. Gut. Dann los geht's, wa? Ja. Nun vorwärts, Proleten, schließt fester die Reihen. Wer soll das sein? Eure roten Bataillone. Wer singt denn da? Lange noch wollt ihr Knecht. Das sind die doch nicht. Kinder, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ich habe gesagt, ihr sollt da jetzt den Refrain singen. Jetzt zieht den Regler ganz langsam wieder hoch, um mitzukriegen, wer das. Hallo? Ja. Musik kann ich selber machen. Da habt ihr doch nicht gesungen eben. Wir singen ja vielleicht mit? Nee, ihr sollt nicht mitsingen, sondern ich habe gesagt, ihr singt jetzt nur den Refrain und nur den Refrain. Ohne irgendeine Platte im Hintergrund. 3, 4. Mach mal, nee, vorher nochmal Cäsar. Cäsar. Ja, und jetzt 3, 4. Okay. Und sich voran die Fahne rot im Kampfe für Frieden, für Freiheit und Brot. Das war der Refrain. Kinder, genau. Wenn man da jetzt ein Kapitalist ist, auf der anderen Seite der Barrikade steht, dann hat man aber super Angst vor euch. Ja, da denkt man, die sind aber gewalttätig bis ans Ende. Ja, da muss ich mir ja was einfallen lassen. Okay, da schaffe ich mir ja gleich neue Wasserwerfer an. Ich danke euch sehr für den Anruf. Ja, tschüss. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die waren wahrscheinlich aus der kommunistischen Plattform oder so. Nö, die rote Fahne. So, wir machen erstmal hier weiter Musik. Wir sind jetzt gerade in der Schlagerecke. France Gall hat sich jemand gewünscht, France Gall. Und gleich im Anschluss kommen die Travelers ran mit Mama Zilli Hotpants an. Im Grunde eher so eine Art, im Grunde ein Angebot dafür, dass man Weihnachten auch anders angestalten kann. Einfach die Heizung hochdrehen, ein bisschen Vogelsand in der Wohnung zerstreut, eine Plastikpalme aufgeblasen. Und dann hat man tropische Weihnacht. Jetzt aber erstmal France Gall mit Papier de Cire, Papier de Son. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. France Gall, großartig, oder? Hallo, ist hier noch ein akustisches Weihnachtsgeschenk? Ja, Markus hier, hallo. Wer? Markus? Ja. Für wen, was ist das erstmal für ein Geschenk? Ich möchte ein Geschenk von dir, beziehungsweise wir möchten ein Geschenk von dir. Nee, ja nicht. Warum nicht? Hm. Ich hab dir nämlich schon mal geschrieben und du hast nicht geantwortet, sträflicherweise. Könnt ihr einen Sack voller Backpfeifen? Nee, wir von dir. Und nicht. Ja, ja. Könnt ihr alle haben, könnt ihr alle haben. Müsstet euch abholen hier. Nein. Was denn? Hör dir erstmal an, um was das geht. Und was geht's denn? Und zwar sind wir eine integrative Band. Und wir. Kannst du dir nicht vorstellen, dass das schon allein abschreckend wirkt? Na klar. Ja. Aber nicht auf dich. Doch, doch. Nee, das doch. Ich nicht. So schätze ich dich aber nicht ein. Ich bin voll erschreckt. Jetzt bin ich aber erschreckt. Siehst du? Wir haben eigentlich großes Glück auf dich erhalten. Ja, könnt ihr ja weiterhin machen. Gibt es ja auch keine Veranlassung, das nicht zu tun. Na doch, wenn du deswegen schon erschreckt bist. Nö, immer für eine Überraschung gut. Ja, eben. Ja, siehst du, da denkst du, ich bin berechenbar? Ja, was ist denn integrativ? Was meinst du, was ich jetzt zu dir sagen wollte? Na, irgendwas Schreckliches. Nee. Natürlich, das ist wie Atemkurse. Das ist wie parfümierter Tee eigentlich. Was? Ist wie parfümierter Tee. Eine integrative Band. Nee, das ist doch vollkommener Quatsch, was ich da sage. Nein. Hast du schon mal parfümierten Tee getrunken? Das werde ich auch nicht tun. Na, siehst du? Darum sag ich's auch. Ist aber schlecht, ey. Dir ist jetzt schlecht? Ja, wenn ich sowas höre, vielleicht schon. Ja, siehst du, sag doch. Genauso jetzt mir. Willst du ja nicht wissen, um was das geht? Nee. Warum? Na, weil ich überhaupt nicht neugierig bin. Ich stehe hier und denke auch, okay, unterhält sich ein bisschen, aber muss ja nicht alle die Leute ausforschen und wissen, was die wollen oder sagen. So. Was ist denn gerade, liebe Band? Ach nee, doch, ja. Ach nee, nee, eigentlich nicht. Nee. Wolltest du jetzt was singen? Nee, ich wollte nicht singen. Ach so, du wolltest ihn nur beschweren? Ich wollte mich nicht beschweren. Ey, pass mal auf, jetzt ist ja 24. Dezember. Ja, eben. Das ist Weihnachten. Eben, das Friede zieht ins Land, vereiste Straßen sind gestreut, Weihnachtsmänner sind unterwegs. Und da kommst du an mit einer Beschwerde? Nein, das... Spinnst du? Du versaust mir hier das ganze Fest? Lass mich aussehen. Echt, ich hab mich so gefreut auf Weihnachten, das ist eben mal im Jahr. Ja, richtig. Und die werden immer weniger Feiertage. Tag der Republik haben sie uns gestrichen. Tag der Deutschen Einheit haben sie gestrichen. 17. Juni gibt's nicht mehr. Alle Schweinerei, alle... Gleich in der ersten Zeile tauchte der Duft? Ja, natürlich. Kann mich ja nicht erinnern, ich habe totale Amnesie. Das deswegen. Glaube ich auch, ja. Machen wir erstmal Schluss? Ja, mach doch Schluss. Tschüss. Tschüss. Schöne Weihnachten. Oh, den habe ich jetzt aber deprimiert ins Fest geschickt. Ha, aber das Rache. Hallo? Gibt's da noch? Hallo? Ja, hallo. Du hast ein akustisches Weihnachtsgeschenk? Ist da der Kuttner, wa? Du hast ein akustisches Weihnachtsgeschenk? Ist ja fantastisch. Du ich hast gerade einen Krieg mit meiner Alten. Super. Lass uns teilhaben. Könnt ihr euch öffentlich streiten? Ich strahle wie ein Pfannkuchen hier. Na, ich strahle auch. Der Kuttner meldet sich nie bei dir. Ey, hau ihn. Wie heißt denn? Ich habe einen Weihnachtsbaum heute gekauft. Ja. Gerade so richtig auf Berlinerisch. Ja. Wollte ja keinen Baum haben. Und stelle ihn auf und freue mich. Und total krumm und total schief und wie so die Alte, oder? Und sag mir, weißt du was? Schreib's doch mal ein Gedicht für deine Alte. Ja, das will mir ja doch irgendwie im Grunde ein sehr poetischer Ansatz sein. Schreibst du mal ein Gedicht für deine Alte. Ich bin ja überhaupt kein Poetiker. Und ja, das hat sich Eichendorff auch gesagt. In der Küche hat das Ohr am Radio und kann sich fassen, was im Radio ist. Sie ist ja im Radio, du bist im Radio. Ihr verwechselt euch jetzt. Ist schon klar, weil ey, Alte, der Alte ist im Radio. Ja, ja. Mama, bist du... Ja. Die hat eine totale Panne, die Alte, heute. Ey, Kinder, Weihnachten hat ja nicht angefangen und ihr seid schon nach Gedicht, oder was? Na klar. Mann. Also ich bin ja ein richtiger Stammhörer von Fritz und Kuttner und so weiter. Ja. Meine Alte sagt immer, die sind alle bescheuert, die Typen, die sowas hören. Was? Sagt die? Ja, sagt die. Oh, zieh ja gleich eine über mit dem Baum, du. Aber Fritz ist stark. Aber recht hast du. Morgens um 9, Lehmann war und so. Ja. Aber Schleuse. Zack, kriegst du gleich neue mit dem Baum. Na klar. So, also, und jetzt... Sinne erstmal einen Gruß an meinen Freund Tieke, wenn er es hören soll. Ey, nicht grüßen, sondern jetzt liest er dir Dicht vor. Okay, pass auf, also ich bin ja nun kein Dichter, wa? Ja, nö. Ich muss mir mal Goethe. Ja, die eine... Ich muss mal in dieser Bleistiftschrift irgendwas zu lesen. Ja? Alles klar? Ja, so. Aber was du selber geschrieben hast. Ja, klar. Aber das ist schon ganz schwierig. Ja, gut, dann mach mal. Also, geht los. Baum, oh Tannenbaum. Frucht der Natur im Dezember. Satt, grün, duftend, stark, symmetrisch, Fragezeichen, Klammern. Baum, wir danken dir. Natürliche Natur, schaut ihn an. Gleichmäßig, ungleichmäßig, naturell gewachsen, frei ohne Zwang. Duft nach satten Tannengrün. Verendet nicht in einer Spanplatte Ikea. Baum, Weihnachtsbaum, bring die Botschaft Natur. Weil sonst haben wir mal so eine scheiß 109-Mark-Tanne gehabt. Haben wir gesagt, hey, was? Mein Kind, Papa, den Baum wollen wir haben. Und der steht bei uns im Zimmer und schief und krumm. Ich sag, das ist Natur pur. Ja? Ey, ich hab echt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab wirklich schon schlechtere Gedichte gehört. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Frucht der Natur im Dezember war eine großartige Zeile. Und dieser so gedankliche Ansatz, lebe wild und frei wie ein krummer Weihnachtsbaum, das fand ich ganz gut. Wieder jeglichen Einkaufszwang und Weihnachtsstress und so weiter. Richtig. Das war so der Hintergrund des Gedanken. Ich danke dir sehr für den Anruf. Super. Schöne Weihnachten. Ich freue mich mal am Radio gewesen zu sein. Ja. Ich wünsche euch was. Ey, du warst verflucht gut, muss ich mal sagen. Ja? Ja. Jetzt wirst du staunen, die Alte, wenn du in die Küche kommst. Ja, die ist ja in der Küche, die kriegt so einen Backen hier. Ja, ich sag's doch, wenn du da hingehst. Super, tschüss. Das, ja, diese Mann-Frau-Geschichten haben ja auch immer einen ganz eigentümlichen Reiz und das ist, glaube ich, jetzt eine ganz gute Überleitung zu einer Musik, die sich Stefan Brzezinski gewünscht hat. Jimi Hendrix und Monika Dannemann, also Jimi Hendrix präsentiert von Monika Dannemann und damit sind jetzt, glaube ich, zumindest auch die anderen Hendrix-Wünsche erstmal abgegolten quasi. Oh. Kinder. Ich bin Monika Dannemann. Ich war Jimmys Freundin. Mir hat er gesagt, was er dachte und fühlte, wenn er seine Musik durch die Verstärker jagte. Wenn Dutzende und Hunderte von kreischenden Groupies ihn verfolgten. Ich weiß, wie Jimmy wirklich war. Seitdem Jimmy tot ist, wurden haarsträubende Lügen über ihn erzählt und viel Unsinn geschrieben. Ich bin es endlich leid, mir das anhören zu müssen. Ich habe alles aufgeschrieben, die ganze Wahrheit über ihn. Und ich habe nichts ausgelassen oder beschönigt. Ehrlich. Vom Anfang bis zum Ende. Niemand kannte ihn besser als ich, denn mich hat er geliebt, so wie ich ihn geliebt habe. Und so wie die ganze Welt Jimmys unsterbliche Musik liebt. Mit diesem Song, Hey Joe, begann 1967 Jimmys unglaubliche Karriere. Hey Joe. Viele, viele Hits und Welterfolge kamen danach. Ich habe alles vor und hinter den Kulissen miterlebt. Ich kenne die Wahrheit über Jimi Hendrix. Das war Monika Dannemann. So, jetzt schnell hier noch ein akustischer Weihnachtsgruß. Gleich kommen wieder Nachrichten. Hallo, wer ist denn da? Hier, Thomas. Thomas, du hast ein akustisches Weihnachtsgeschenk? Leider nicht, weil der CD-Player kaputt gegangen ist. Ja, ohne CD-Player. Also wenn, dann sowieso. Aber ohne CD-Player. Hallo, hallo. Was? Hallo, aber ein Wunsch vielleicht? Nee, Wunsch ist zu spät. Um Wünsche äußern zu können, muss man schreiben können. Ach schreiben können. Ja, ganz ungünstige Voraussetzung, oder? Ist schon klar, die Analphabeten sind benachteiligt, aber was soll ich machen? Das ist eine intellektuelle Sendung hier. Wusste ich wohl nicht. Andere können ja Energy hören. Sowas höre ich nicht. Ja, naja, also dann solltest du vielleicht doch schreiben lernen. Kann ich doch. Ach so? Ja. Krieg mal einen an, ja, dann hättest du schreiben müssen. Ja, wusste ich nicht. Ah, manchmal traurig, oder? Dabei ist im Grunde schon Weihnachten. Ja, ne? Lange ja. Nicht kurz gehört, leider. Ah, bitter, bitter, bitter. Ja, muss bestraft werden. Tschüss. Ja, schade. Nee, nicht schade. Du musst mal Einsehen haben. Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Heike. Heike, hast du jetzt ein akustisches Weihnachtsgeschenk? Akustisches Weihnachtsgeschenk? Hm? Was denn? Ein Gedicht. Wie lang ist denn das? Ganz kurz. Gut. Für wen ist das Geschenk? Für mich. Ach so, gut, dann schenk dir was. Gut. Warst du denn artig? Hm? Ob du artig warst? Ja. Und deine Hände sind die sauber? Zeig mal her. Mann, Heike. Na gut, wollen wir mal nicht so sein, drück mal ein Auge zu. Hast du dein Geschenk verdient? Ja, kann ich jetzt? Ja, Bescherung. Gut. Anfang von Jens Sparschuh. Heute das Kapital benutzt, Blumen darin gepresst, für dich. Sorgsam und liebevoll. Hoffnungsvoller Anfang mit Marx. Mann, wenn man sich selber jetzt eine Liebesgedichte vorlesen, hat ja doch was so rückschlüssig, oder? Oder autoreferenzielles. Ach naja, wenn mir doch eine gute Antwort erscheint, ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. So, hier oder mein alternatives Weihnachtsangebot. Eigentlich wollte ich gerne einen ganzen Funny Van Dunn Block machen. Ich schaffe es nicht. Aber auf jeden Fall, der Song muss natürlich, komm, eigentlich muss nachher Tarzan liebt Jane, muss nachher eigentlich auch noch kommen. Funny Van Dunn. Jetzt kommt der Letzte. Es gibt Sicherheitsgurte für Hunde, es gibt Uhren, die halten gesund, es gibt intelligente Raketen, es gibt Duschen für den Mund, es gibt Schokolade für Vögel, es gibt Schönheitskuren für Katzen, es gibt gefährliche Kugelschreiber, es gibt sogar was gegen Glatzen. Es gibt schon so viel und es wird immer mehr. Und wir können alles kaufen. Aber am besten ist immer noch saufen, saufen, saufen. Saufen, saufen, saufen, saufen, saufen, fressen und ficken. Saufen, saufen, saufen und die Kinder Bier holen schicken. Es gibt Rajes gegen Schüchternheit, es gibt Witze, die sind spitze. Es gibt Filme und Videos, die gegen die Sonne schützen. Es gibt den großen Lauschangriff, es gibt Oliven so groß wie Melonen. Es gibt Pillen gegen Doofheit, es gibt extreme Situationen. Es gibt schon so viel und es wird immer mehr. Und wir können alles kaufen. Aber am besten ist immer noch saufen, saufen, saufen. Saufen, saufen, saufen, saufen, saufen, fressen und ficken. Saufen, saufen, saufen und die Kinder Bier holen schicken. Sie sagen, für das Glück ist es nie zu spät. Es wartet zwischen Wirklichkeit und Realität. Das Geld liegt auf der Straße, so große Haufen. Aber am besten ist immer noch saufen, saufen, saufen. Saufen, saufen, saufen, saufen, saufen, fressen und ficken. Saufen, saufen, saufen und die Kinder Bier holen schicken. Merci. Fanny Van Dunn, einer der größten Künstler, die dieses Land zu bieten hat. Komm hier mit dieser Wunschmusik überhaupt, denn von daher mache ich jetzt mal hier Eigenwerbung. Ich mache am Donnerstag weiter. Ich muss am ersten Feiertag ist voll hier Blue Moon mit mir. Machen wir wird der restliche Wunschmusik. Zack, einfach in eben Abwasch weggespielt. Inzwischen ist es jetzt 0 Uhr und 31. Mann, ey, die Zeit fällt. Na, kein Wunder, ist ja eine prima Sendung, tolle Musik und die Moderation, die fällt mir ganz gut. Kurzinfo. Haftbefehl. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Haftbefehle gegen zwei Skinheads wegen gefährlicher Körperverletzung beantragt. Sie gehörten zu einer Gruppe von 10 Gleichgesinnten, die in der vergangenen Nacht in einer S-Bahn einen 38-jährigen Chinesen überfallen haben. Das Opfer kam mit Schädelverletzungen in eine Klinik. Anschließend misshandelten die 10 in einer anderen S-Bahn ein 15-jähriges Mädchen. Konflikt. In der südmexikanischen Provinz Chiapas ist es zu einem neuen Massaker an Indios gekommen. Mindestens 40 Menschen wurden ermordet, zahlreiche weitere verletzt. Die örtliche Kirche erklärte, verantwortlich seien paramilitärische Gruppen, die von Großgrundbesitzern und der Regierungspartei unterstützt würden. Position. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat einen vollständigen Truppenabzug aus dem Westjordanland ausgeschlossen. Dazu werde es auch nach einem endgültigen Friedensschluss mit den Palästinensern nicht kommen, sagte Netanyahu. Der Rückzug aus dem Westjordanland ist eine der wesentlichen Fragen im Friedensprozess. Beschluss. In Brandenburg werden in den kommenden Jahren rund 500 Krankenhausbetten abgebaut. Das entschied die Landesregierung. Krankenhäuser sollen aber nicht geschlossen werden. Tradition. Die jüdische Gemeinde in Brandenburg hat am Abend in Potsdam das 8-tägige Chanukka-Fest begonnen. Es wird zur gleichen Zeit in zahlreichen Städten der Erde abgehalten. Das Chanukka-Fest erinnert an den Sieg der Juden über das griechisch-syrische Reich vor über 2000 Jahren. Und jetzt kommt meine Nachricht, oder? Der Sport? Na, ich habe eine Notmeldung noch. Eine Notmeldung? Ach na ja, Matthias. Sport. Rückläufig. Der Duft von Lebkuchen und Glühwein hat in diesem Jahr offenbar weniger Weihnachtsmarktbesucher angelockt als in den Vorjahren. Vielerorts klagten die Händler über schlechte Geschäfte und weniger Besucher. Sag mal, das fällt bei dir unter Sport? Essen und Trinken ist Sport. Wetter. Haben wir doch gerade gehört. Nachts bedeckt und Nebel bei minus 2 bis 0 Grad. Vorsicht Straßenglätte. Am Tag dann bewölkt, später örtlich Regen, dann 3 bis 6 Grad. Haben wir ja nicht eben gehört. Da war von Saufen, Saufen, Saufen. Saufen, fressen und ficken die Räder. Und die Kinder Bierholen schicken. Verkehr. Eine Meldung aus Berlin. Autobahn 111 fährt Richtung Südsperrung der rechten Spur im Tunnel Flughafen Tegel. Mit von Fritz Kurzinfo von mit Matthias Kerkhoff. Der versteht, die unseriösesten Nachrichten im ernsthaftesten Tonfall vorzutragen. So, da ist ein Mann. Dufte. Da ist ein Anlass. Jedes Jahr dasselbe Problem, Weihnachten. Aber Weihnachten an sich ist ja noch nicht das Problem. Die Probleme fangen an, wenn der Weihnachtsbaum gebrannt hat und man dasteht und sich für die Taschentücher, die man bekommen hat, bedanken muss. Da sind Freunde. Die Pop-Tarts sind da, der todtraurige Henning ist da, Mike Lehmann ist da, Manuel Muerte, der Hongkong-Weltmeister der Zauberei, wird zu bewundern sein. Und ihr seid da, der Saal ist voll. Ich erkläre, was man da sieht. Da ist Heiligabend. 22.30 Uhr. Oh Mann, ich hoffe, das stimmt doch. 22.30 Uhr. Zack, ab in die Volksbühne. Schicke Weihnachts-Nach-Feier-Party-Revue. Klasse, Dufte. Da ist Radio. So, oder? Ja. Fritz. Ja, Fritz, hallo. Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, was mache ich jetzt? Mann, Kinder, soll ich jetzt Tonsteine Scherben spielen? Das dauert 7 Minuten. Oder soll ich vielleicht ein bisschen Back machen? Truck driving neighbors downstairs? Auch nicht schlecht, oder? Ich glaube, ich mache erstmal schnell Back. Hm? Back. Spiel erstmal schnell Back, dann ist es weg. Scheiße, das war ich zu blöder rein. So kann man Beck nicht ansagen. Ey, Beck. Beck Hansen. Come on, motherfucker! Put your clothes on! Come on! You love it, kid! Why'd you call your mommy? Yeah, I'm a fucking drunk. But you're a lousy lowlife who can't do nothing for yourself. Just a shit-kicking street, taking drugs, driving me downstairs. Jan und Jule haben sich Beck gewünscht. Und da haben sie ihn gehabt. Kinder, ich bin ja so stolz auf euch, ey. Da spiele ich in zwei Sendungen ein bisschen Gedichte, sage nicht, von wem sie sind, lasst euch raten. Und ihr habt's rausgekriegt. Bestimmt 15 oder 20 Leute haben's rausgekriegt. Und das erschüttert mich ja dann doch immer wieder. Und da freue ich mich dann sehr. Versprochen waren 3 CDs von Soledad Bravo, die sich so durch die lateinamerikanischen Revolutionslieder durchsingt. Eine ziemlich schöne Platte, die irgendwann bei 99 Records erschienen ist. Und ich habe jetzt quasi nicht, also eine Karte musste ich einfach nehmen, weil ich fand, die war doch recht außergewöhnlich gestaltet. Und die hat von daher natürlich ein anderes, habe ich jetzt gesagt, wer die Dichte gelesen hat? Paul Celan hat sie gelesen. Paul Celan. Sind so großartige Dichte. Ich habe einen schönen Brief geschrieben, da hat jemand drin geschrieben, dass er zu den wenigen Dichtern gehört, von dem nahezu jedes Gedicht Bestand hat. Und da hat er eigentümlicherweise wirklich recht, während alle anderen Dichter eher so 10, 12, 4 Dichte haben, die wirklich funktionieren und dann eine Menge schwach dabei ist. Bei Paul Celan ist es nicht. Gewonnen haben die CD Heike Willard in Berlin und Andreas Gutzeit in Wandlitz und Lena K. Hoffmann auch in Berlin. Das geht heute noch raus und morgen liegt's unterm Baum. So, jetzt schnell noch einen Hallo, wer ist denn da? Ja, hallo Kuttner, du bist doch ein ganz lieber Netter, ne? Nee. Warum nicht? Wir haben keine Zeit, wir müssen jetzt ganz schnell machen. Du hast ein akustisches Weihnachtsgeschenk. Nee, hab ich nicht, ich hab einen Wunsch. Nee, Wunsch nicht, was denn für ein Wunsch? Frohes Fest von Fanta 4. Nee, hab ich nicht. Lief auch nie in der Sendung hier. Sind doch, nur Wünsche. Stimmt. Ich höre nur Fritz und wenn ich Fritz. Ja, Fritz ist ein Sender und das hier ist eine Sendung. Richtig. Ja, weiß ich, dass das richtig ist. Denkst du, ich verbreite hier Lügen und Unwahrheiten? Das lief. Auf ja, Fritz, ich habe aber gesagt, hier können nur Sachen gewünscht werden, die hier in der Sendung liefen. Im Sprechfunk. Sprechfunk? Ja. Sei mal netter zu Weihnachten. Nee. Komm kurz. Nee, du hast schon so hinterfotzig angefangen. Du bist doch ein ganz netter, da weiß man doch gleich, der Wilbert. Jürgen. Nee. Du bist ein Netter. Nein, ja, das mag sein, wir wissen jetzt ja nicht, aber das hat jetzt nichts mit der Sendung zu tun. Sei mal nett. Nee, ich werde hier nicht für Nettigkeit bezahlt. Tschüss. So, hallo, wer ist denn da? Michael. Du hast ein akustisches Weihnachtsgeschenk. Ja. Und was ist es? Geräusch von der Telekom. Geräusch von der Telekom. Für wen ist das Geschenk? Rosi, dein bester Kumpel. Rosi, dein bester Kumpel. Ja. Und ihr lebt schon längere Zeit in so einer homoerotischen Beziehung miteinander. Nee. Gut. Gut, dann spiel den Geräusch ab. Ihre Verbindung wird gehalten. Habt ihr gesagt, homoerotische Beziehung. Ich danke dir. Okay, tschüss. So, was machen wir jetzt noch? Ich habe noch einen Wunsch nach einem Zusammenschnitt, den David hergestellt hat, der sich auf die Sendung bezog, in der ich überhaupt ja nichts gesagt habe. Auch ein Traum von der Sendung, jedenfalls aus meiner Perspektive. Der Zusammenschnitt ist wirklich, glaube ich, ein Meisterwerk psychedelischer Kunst. Das hören wir uns jetzt an. Und danach noch einen Schlager von den Travelers Mama CD Hot Pants an. Erstmal aber der Zusammenschnitt von David. Voll cool, oder? Ja, korrekt. Auch noch ein Zug? Klar. Hier. Hallo. Hau in die Scheiße. Guck mal. Das ist weg, Alter. Ja, so ganz by the way? Ja, by the way, Mann. Ja, gut, oder Libanese. Naja. Muss aber ein bisschen mit Luft passen. Kann noch abtören. Ja. Von wem ist denn der Song? Wie bitte, was? Von wem der Song ist? Sag nicht. Merkst du, dass da im Hintergrund noch ein Heimnis von den Geräuschen? Was? Reizterror. Reizterror? War of Sensations. Sensations? Richtig. Wir sind hier voll in, das ist so alles, zack, heute, aber super. Boah. Was war das? Oh, Mann. Wer hat nur gesungen? Ich bin hier voll, Sag mal, du bist ja auf einmal so blass. Geht's dir gut? Hallo. Hallo. Jürgen. Jürgen. Jürgen. Hallo. Jürgen, aufwachen! Jürgen! Nee, das hilft nicht. Ich verstehe mal diese Mysterien der Anrufer nicht. Jürgen! Hallo? Guten Tag. Hallo. Jürgen! Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ist wieder da? Hallo? Hallo, hallo? Ja, hallo, hier ist Ronny. Wer ist denn da? Hey, Ronny! Wer ist denn da? Macaro! Macaro? Na klar! Aha. Das ist klasse, oder? Jetzt können wir Kuttner hier total ausklingen. Jetzt machen wir unsere eigene Sendung ohne Kuttner. Wir boykottieren Kuttner, alle gemeinsam. Aber eigentlich ist er selber schuld, wa? Achtung, Sekunde der pädagogischen Belehrung. Links fließt die Elbe, rechts fließt die Moldau. Melnik liegt auf dem Zusammenfluss. Oh mein Gott, super! Jedem Städtchen gibt es ein Mädchen. Immer gut für einen Kurzschlamm, oh Gott. Jean Harvey, I love you. That's all I wanted to say to you. Hallo? Das Appell aus Wittenau. Ich glaube, das liegt an der Volumenexpansion der subterranen Agrarprodukte. Das steht in relativen Relation zu der elektrischen Kapazität ihrer Produzenten oder so. Was war denn das letzte Wort nochmal? Kannst du nochmal übersetzen für mich? Wie jetzt? Jürgen. Ja, also ich verstehe, das ist ganz furchtbar passiert. Ich bin hier, glaube ich, in die falsche Sendung geplatzt. Hallo? Hallo? Hallo? Was sie denn um die Kirche schleichen? Seit einem Jahr ist er allein. Die Trauer nahm ihn alle Sinne. Schläft jede Nacht bei ihrem Stein. Ja, nee, ich wollte eigentlich mal kurz sagen. Das ist nicht witzig, du hast doch im Radio immer diese Typen und du denkst dann immer, wenn du diese hörst, weil du redest, die haben das ja auch auf irgendeiner Schauspielschule oder Spracherziehung, die haben das ja alles gelernt. Und dann denkst du dir immer, die müssen ja unheimlich gut aussehen. Die müssen ja umwerfend aussehen. Warte, Scheiße, jetzt komm aber mal zu dir. Wie bitte, was? Aufwachen. Endlich. Geht's dir besser? Oh, ich möchte tot sein. Passiert dir so was öfter? Hast du den ganz schönen Schreck eingejagt? Tut mir leid, will ich nicht wieder machen. Wie war's denn eigentlich? Redundant. Ja. Ja, ja. Da sagt man nicht ja, ja, sondern fragt, was ist ein Redundant? Was ist ein Redundant? Ich werde einen Dreck tun, dir zu erklären, was redundant ist. Außerdem habe ich hier viel zu tun. Hier rufen viele an, die wollen mit Kuttner reden. Was? Hallo, wer bist denn du da? Kulturindustrie schafft es, die Umwelt zu verschmutzen. Das waren die Travelers mit Mama zieht die Hotpants an. Jetzt haben wir gerade 13 Minuten, müssen wir ein paar, was ich richtig gesagt habe, müssen wir schnell mal PJ Harvey zum Beispiel. I lost my heart. Das war PJ Harvey, gewünscht von Jörg Michelchen, der schon weiß, wie er mich kriegt. Nicht schlecht, ey, Grüße an Jörg. So, was machen wir jetzt? Ganz schnell noch ein kurzes Telefon. Hallo, wer ist denn da? Ja, hallo, hier ist Anna. Anna, hast du ein akustisches Weihnachtsgeschenk? Ja, hab ich. Und, für wen ist es? Für Claudia. Und worin besteht es? Ich würde ein bisschen was mit Gitarre vorspielen, falls man das hört. Ja, prima, prima. Warten, warten. Eher E-Gitarre? Nee. Ah, schade, dass man hinten so Hu-mäßig dann zack die Verstärker umstößt und so. Nicht? Nee, leider nicht, aber kommt vielleicht irgendwann. Ja, aber kannst du das ein bisschen wilder spielen als sonst? Was spielst du eigentlich? Na, eigentlich klassische Gitarre, aber auch so südamerikanische Stücke und oh, kann man ja mal auch ein bisschen so rückkopplungsmäßig, oder? Naja, also ich habe mir eher was Ruhiges rausgesucht. So. Ja, aber dass du das mal ein bisschen wilder machst, wenigstens. Nee. Nee, ein bisschen, ich meine ruhig, aber ein bisschen Hendrix-mäßig so, ja nicht? Nee, kann ich nicht. Ach so, schade. Dann musst du einfach mal so. Naja, ich kann immer was versuchen jetzt. Mach mal, versuch mal, mach mal erstmal so. Okay. Moment. Ach so. Na, ist doch voll, Hendrik, super. Dann mach mal. Das, was ich vorhatte, ja? Ja, wie lange dauert denn das? Nur ganz kurz. Gut, prima. Ja, das war jetzt wie ein bisschen wie Dylan beim Papst, aber warum nicht, ist Weihnachten, wa? Ja. Ja, danke. Okay. Tschüss. Tschüssi. So, hier noch ein akustisches Weihnachtsgeschenk. Hallo, Jürgen. Ja, wer bist denn du? Du sollst dann ganz lieber sein. Schick. Tschüss. Hallo, wer ist denn da? Hallo, Jürgen. Mensch, du fängst jetzt so schon an. Ja, jetzt muss mir bloß erklären, dass ich ein ganz netter bin. Für dich. Nee, nicht für mich. Du musst dir jetzt jemand anders schenken. Dann mache ich halt allgemein für Weihnachten. Nee, nicht allgemein, auch nicht für ganz konkret jemanden. Für ganz konkret jemanden. Ja, kennst du nicht jemanden? Bist du ganz alleine? Meine liebe Verwandtschaft. Nee, also ist doch nicht konkret jemand. Jetzt nenn mal einen Namen. Dann nehme ich einfach mal Thomas. Für Thomas, richtig. Für Thomas, okay. Es fängt jedes Jahr genauso an. Erst der erste, dann der zweite, der dritte und dann der vierte Advent. Und Weihnachten steht vor der Tür. Die Leute rennen hektisch durch die Kaufhäuser, um sich und ihren angeblichen Verwandten eine große Freude zu machen. Im Innerlichen hat sich doch die liebe Verwandtschaft. Sag mal, wo ist denn da jetzt, was ist denn daran Gedicht? Also, das ist ja wirklich ein schönes, wunderschönes Hassgedicht für Weihnachten, ja? Das ist, also erst wunderschön, wollte ich schon mal abstreiten. Ach so, Hass ja. Mag sein, Gedicht ist es auch nicht. Sondern? Das klingt, sagen wir mal, wie 9. Klasse Penela-Aufsatz. Ach so, ja. Sich selber an Weihnachten definieren. Welche Klasse gehst denn du? Ja, das hochintelligent. Ja, ist hochintelligent. Welche Klasse bist denn du? Naja, 10. Nö, 8. Mal, 9. Genau, oder? Habe ich sie getroffen? Mann, oh Mann. Ey, okay, vielen Dank für den Anruf. Tschüss, war aber prima, hast jetzt zu Weihnachten. War dufte, ja, muss Oma sein. Okay, tschüss. Hallo, dann noch ein akustisches Weihnachtsgeschenk? Ja, hallo. Guten Abend? Ja. Ja, ich möchte ein Weihnachtsgeschenk verschenken. Für wen denn? Ja, für Patrick. Und was ist das für ein Geschenk? Das ist ein Geräusch. Ja, dann mach das jetzt. Bock. Das war's schon? Ja. Super, danke. Ja. Naja, so kurz kann es sein. Ist doch prima. Präzise Geschenk, zack, weg ist es. Hallo? Das ist jetzt Maultrommel, oder? Aber kleiner Mund. Ey, für wen ist denn das? Mann, ey. Hallo, sag doch mal was. Ah ja. Schönes Fest in der Anstalt. Tschüss. Hallo, wer ist denn da? Deutschland. Willst du noch ein bisschen was machen? Hey. Oh Gott. Voll liebe Depperten. Gut, ja, zwei Musik müssen wir machen. Auf jeden Fall Ernst Busch, der war gewünscht und das ist, ein früher Song von Brecht, Ballade von den Abenteurern. Im Grunde direkt, wirklich kann man unmittelbar so sagen, aus der Punkerphase von Bertolt Brecht. Und hier großartig vorgesungen von Ernst Busch, die Ballade von den Abenteurern. Und er sagt es selber noch an. Die Ballade von den Abenteurern.

nicht